Herzlich willkommen, Lothar Bodingbauer begrüßt euch zu den 38. Bienengesprächen. Jetzt nicht Mitte Juni, sondern ein bisschen früher schon. Wir haben den 5. Juni. Heute war Präsident Putin bei uns in Wien. Bei unseren Bienen hätte ich fast gesagt, gleich ums Eck sind die nämlich. Und er hat am Schwarzenbergplatz einen Kranz niedergelegt, am sogenannten Russendenkmal. Die Bienengespräche, warum ein bisschen früher? Weil es Ende Juni, nämlich genau genommen am 1. Juli, eine Wiener Bienenfachtagung gibt, wo Wissenschaft die Imkerpraxis trifft im Raiffeisenforum. Und ich habe mit Albert Schittenhelm gesprochen. Er ist der Leiter der Wiener Imkerschule auf Biobetrieb und er ist auch Präsident des Landesverbandes für Bienenzucht. Und er hat ein ziemlich spannendes Programm zusammengestellt, das richtungsgebend ist, richtungsweisend, wirklich von der wissenschaftlichen Seite her die Entwicklungen, die aktuellen Entwicklungen, was Varroa betrifft, was die Bienengesundheit betrifft, was das artgerechte Zusammenleben betrifft. Da tut sich einiges und das ganz kompakt von 10 bis 17 Uhr. Ihr findet die Informationen auf wiener-bienentagung.at. Wiener-Bienentagung.at und natürlich auch in den Shownotes. Aber mit Albert wollte ich sowieso wieder mal reden, was es denn Neues gibt. Er hat die Imkerschule im Donaupark neu aufgebaut und das wird eines der Themen sein, über das wir sprechen. Im zweiten Teil dann habe ich eine Korrespondentin, nämlich die Nadine Schuller. Sie hat Stadtbienen in Wien. Sie erzählt darüber und sie erzählt uns über ihren Blog choicewords.live. Sie ist Politologin und hat in Bethlehem Bienen am Naturhistorischen Museum dort betreut. Und Nadine wird uns ihre Sicht auf ihre Welt, auf ihre Bienen, aber vor allem das, was sie macht, nämlich Menschen und Inhalte zu verbinden, erzählen. Gut, einen Hinweis habe ich noch, bevor es losgeht. Es gibt einen Podcast aus der Landwirtschaftsecke, kuhverstand.de. Den habe ich mir angehört, nämlich die letzte Folge, die eine Zusammenfassung war aller bisherigen Episoden von Christian Völkner. Er sagt, Kühe faszinieren mich, sie begleiten mich bereits ein ganzes Leben lang und auf kuhverstand.de möchte ich mein Wissen rund um die Milchviehhaltung mit dir teilen und diskutieren. Das könnte uns natürlich jetzt völlig egal sein, aber ich habe so viel gehört, was uns auch betrifft. Die Art zu denken, die Art, die Dinge zu optimieren und warum nicht auch einmal bei den Kühen reinhören. Sehr empfehlenswert. Besonders die letzte Ausgabe, eben die ich gehört habe, Nummer 36, ein Jahr Kuhverstand Podcast, das Internetradio für Milchviehhalter. Großartig, wirklich. Und er setzt das super professionell auf und es geht darum, die Menschen weiterzuentwickeln, weil das dann letztendlich den Kühen zugutekommt. Der Podcast für Herdenmanager, Milchviehhalter und Melker. Warum habe ich da nachgeschaut? Ich habe nämlich nachgeschaut, was es an Landwirtschaftspodcasts gibt, weil Robert Albrecht, der Stadtimker in Leipzig, da immer wieder in die Landwirtschaftsthemen rein tippt, mit Versuchen, mit Menschen zu reden, über ihre Mittel, die sie verwenden auf den Feldern und was das für die Bienenhaltung bedeutet. Und irgendwie denke ich mal, da gibt es eigentlich Redebedarf. Und ein Landwirtschaftspodcast, der die verschiedenen Menschen regelmäßig zum Austausch bringt, das wäre doch eine interessante Sache. Wenn ihr da Ideen habt oder Tipps habt, bitte gerne an feedback@bienenpodcast.at, weil vielleicht, wer weiß, was sich daraus ergibt und was man da alles machen oder auch lernen könnte. Genug der Vorrede und wir starten mit Albert Schittenhelm, den Mann der Bienen, den ich im Wiener Donaupark, dort wo die UNO-Sitte ist, vor einigen Tagen, also Anfang Juni, getroffen habe zum Gespräch, zum Bienengespräch. Zu Gast bei Albert Schittenhelm. Danke, Albert, für die Einladung. Ja, sehr gerne. Freut mich, dass du Zeit gefunden hast. Albert Schittenhelm ist im Wiener Donaupark mit seiner Imkerschule, mit einer Imkerschule könnte man sagen, aber eigentlich ist es richtiger mit seiner Imkerschule, die er gemeinsam mit anderen aufgebaut hat. Und der Donaupark in Wien ist dieser Park, der in der Nähe von der UNO-City ist, gleich angrenzend ist der Nachbar, das ist das Koreanische Kulturhaus. Es ist ein internationaler Park, Bienen ohne Grenzen, und ihr habt da die Imkerschule am Ende des Karl von Frischweges. Richtig, der Karl von Frischweg, den gibt es da noch nicht so lange. Mhm. Die Imkerschule allerdings gibt es schon sehr lange, die gibt es seit 1964 mit der WIG 64, mit der Internationalen Gartenschau, hat der Wiener Landesverband dieses Areal hier, sind circa 1200 Quadratmeter, bekommen und darf seitdem da Bienen aufstellen. Es ist ganz am Anfang, ist da ein Pavillon aufgebaut worden, der mittlerweile sehr, sehr baufällig gewesen ist. Den haben wir dann abgerissen und haben jetzt ein neues Schulungsgebäude hergestellt. Ja, das sehr viel Holz und sehr viel Natur widerspiegelt. Es passt ganz harmonisch da in die Landschaft herein. Alle sind sehr, sehr zufrieden und glücklich, dass es so ist, wie es jetzt ist. Große Fenster nach draußen ins Grüne, in die Parklandschaft. Und wir werden jetzt eigentlich oder in dieser Ausgabe sprechen, ja, über deine Arbeit, über die Arbeit der Imkerschule, aber vor allem auch über die Wiener Bienenfachtagung, die am 1. Juli im Raiffeisenforum stattfindet. Man kann sich jetzt anmelden und du hast so ziemlich alles, was Rang und Namen hat, im Kursprogramm, und alles, das sind jetzt einerseits die Themen, aber vor allem auch die Menschen, die damit verbunden sind. Torben Schiffer, Bücherskorpion, Albert Muller, der Mann mit dem Mullerbrett, Ralf Büchler von Bieneninstitut Kirchheim. Und du wirst jetzt wahrscheinlich jetzt gerade angerufen, weil du irgendwo gesucht wirst. Albert. Passiert permanent, ich vergesse ständig mein Handy lautlos zu stellen. Du kannst zurückschauen, das ist überhaupt keine... ja, warum wirst du immer angerufen? Weil du natürlich Ansprechpartner bist für die Kursteilnehmer. Die rufen dich wahrscheinlich immer an, wenn sie eine Frage haben. Kriegst du das jemals los? Eigentlich nicht. Oder bleibt aber, dir das? Aber es ist ja nicht nur so, sondern ich bin ja auch Landesverbandspräsident im Wiener Landesverband, und es sind halt doch sehr, sehr viele, oft Kleinigkeiten, manchmal aber auch größere Sachen, die zu erledigen sind. So wie jetzt gerade, ich bin in dem Moment vom Wiener Amtstierarzt gekommen. Wir haben in Wien haben wir wieder einmal einen Faulbrutfall. Im 14. Bezirk? Im 16. Bezirk, und da ist eben dort im 16. Bezirk, 14. Bezirk, 15. bis zum 18. Bezirk ist dort halt ein Sperrkreis gezogen. Mhm. Und das haben wir jetzt gerade vom Amtstierarzt beauftragt worden. Und das sind halt immer solche Sachen, wo man ständig erreichbar sein sollte. Aber am Abend schätzt das aus, das Telefon. Bringe ich nicht zusammen. Echt? Bringe ich nicht zusammen, nein. Ich habe gerade mit jemandem gesprochen vom Wiener Lastverteiler, der dazu zuständig ist, den Strom in die Stadt zu bringen. Der hat dann in der Nacht auch das Telefon an. Und ich frage, was passiert dann? Also, naja, er wird informiert. Also er selbst kann eh nichts machen, wenn irgendwas großflächig zusammenbricht, aber es wird ihm gesagt. Ja, also im Grunde genommen bis zu einer gewissen Zeit hebe ich dann schon ab, und ab einer gewissen Zeit lasse ich es dann läuten. Und ja, genau. Darf mir jetzt niemand böse sein, aber irgendwann ist auch einmal für einen Präsidenten vielleicht einmal Ruhe. Du bist ein Niederösterreicher, ein Mistelbacher, bist dort auch an der Landwirtschaftsschule für die Bienenkurse zuständig gewesen. Dort habe ich dich kennengelernt als Kursleiter. Und was muss man sich denn da jetzt vorstellen, wenn das Veterinäramt anruft? Was passiert dann? Faulbrut. Also jemand stellt etwas fest. Das wird dann dem... Genau. Gemeldet. Es ist in dem Fall ist es festgestellt worden, dass auf einem Bienenstand bei einem Volk die Faulbrut ausgebrochen ist. Wer stellt fest? Das hat, in dem Fall war es auf einem Lehrbienenstand von einem Wiener Verein. Mhm. Und dort hat halt ein Betreuer festgestellt, dass da die Faulbrut ist. Ja. Damit wird sofort der Veterinäramt informiert darüber. Ja. Dann wird eine Probe gezogen, die wird an die AGES, die Agentur für Ernährungssicherheit, bei der Bienenkunde wird es dann eingeschickt. Das geht innerhalb eines Tages, oder? Das geht innerhalb eines Tages, was mich aber jetzt, und das habe ich auch beim Veterinär erwähnt, ein bisschen verwundert hat, ist, dass bis dann die Verordnung herausgekommen ist, was dann halt weiter zu geschehen hat, dass dann 14 Tage gebraucht hat. Ja. Es sind halt eine weitere Magistratsabteilung ist da involviert gewesen und es muss natürlich die Stadträtin muss das unterschreiben und dann wird es eben erst im Amtsblatt veröffentlicht und dann darf es erst weitergesendet werden. Darf es erst weitergesendet genau werden? Genau so ist es, ja. Und das ist halt ein bisschen umständlich, muss ich sagen. Aber es ist so, ja. Und sind 14 Tage da wichtig oder egal in der Zeitdimension? Die 14 Tage sind in dem Fall sehr wichtig, weil die Befürchtung besteht, dass der eine oder andere Imker aus dem Sperrkreis, der ja dann noch nicht verordnet wurde, rausfährt, das nicht strafbar ist. Und so unter Umständen die Faulbrut verschleppt werden kann. Durch die Wanderimkerei in dem Fall. Oder halt ja, Ableger, die man auf dem Außenstand bringt zum Beispiel. Genau. Das wäre durchaus üblich. Ich meine, jetzt in dieser Zeit. Verantwortungsvolle Imker würden das nie machen. Das sage ich jetzt einmal ganz ehrlich, weil ein verantwortungsvoller Imker bleibt drinnen stehen, lässt sich zuerst bestätigen, dass alles in Ordnung ist, wartet die Sperrfrist ab, die in der Regel 2 Monate bedeutet. In dem Fall ist es wahrscheinlich, wenn nichts weiteres passiert, wird der Sperrkreis Ende Juli aufgehoben. Bis dahin darf man leider Gottes halt nicht aus diesem Sperrkreis rauswandern. Ja. Aber wenn ich es nicht weiß als verantwortungsvolle Imker, dann kann ich auch nichts tun, oder? Weil ich wäre nicht, wenn ich einen Ableger bilde, den zum Außenstand bringe, untersuchen lassen, ja, oder ist das ratsam? Soll man das tun? Wenn ich darüber nicht informiert werde, dass halt da ein Sperrkreis ist, dann kann man natürlich nichts machen, das ist ganz klar. Aber es wäre natürlich schön, wenn die Sachverständigen ein bisschen früher informiert werden, dass man halt mit den Leuten da schon einmal eine Verbindung herstellen kann. Aber dann dauert es 14 Tage und dann ruft er, was macht dann das Veterinäramt mit dir? Ja, also, das Veterinäramt hat in dem Fall den Gustav Benker und mich beauftragt. Wir sind 2 Sachverständige für die Bienenzucht in Wien, dass wir halt eine Kontrolle machen, dass wir alle Bienenvölker, die innerhalb dieses 3 Kilometer Sperrradius drinnen sind, anschauen. Das ist in diesem Fall sind es sehr, sehr viele. Also es wird einige Zeit in Anspruch nehmen, bis wir das wirklich alles kontrolliert haben. Und dann melden wir weiter, wenn jetzt zum Beispiel noch ein Fall irgendwo aufgetreten wäre, dann fängt die ganze Prozedur von vorne wieder an. Ansonsten melden wir dem Veterinär, also dem Amtstierarzt, dass alles in Ordnung ist und der Sperrkreis kann dann eben nach Ablauf der Sperrfrist wieder aufkommen werden. Aber ihr zwei fahrt dann zu jedem Bienenstand und wird da jedes voll kontrolliert oder nur stichprobenartig? Sollte jedes Volk kontrolliert werden, oftmals macht man es aber wirklich nur stichprobenartig, weil man kann ja auch nicht jedes Volk wirklich hundertprozentig genau durchschauen. Mhm. Das ist absolut unmöglich. Aber eine Tendenz lässt sich da schon herauslesen. Mhm. Da habe ich gerade kennengelernt eine Schnüffelhunde-Ausbildnerin, die bildet Trüffelschnüffelhunde aus, aber auch Drogenspürhunde und Leichenspürhunde und Schlüsselbundespürhunde, egal was. Und die hat mir erzählt, es gibt in Australien die Schnüffelhundeausbildung für amerikanische Faulbrut. Die gehen dann an den Bienenvölkern vorbei und machen das, wofür man üblicherweise Stunden dann braucht, nämlich überall reinzuschauen, in wenigen Minuten. Und das ist eine glaubwürdige Geschichte und das sollten wir uns einmal ein bisschen näher anschauen, ob man das auch adaptieren oder übernehmen könnte bei uns. Weil der Hund, den kannst du auf jeden Geruch oder auf jeden Typ trainieren und diese Faulbrut, das ist ja eine bakterielle Geschichte, ist für den Hund, sagt sie, machbar. Kommt natürlich aufs Stadium wahrscheinlich an. Das also müsste man sich dann ganz genau anschauen. Das ist wahrscheinlich ein Kriterium. Ja. Es gibt ja ein Stadium, wo es auch der Mensch bereits riecht. Ja, ja, das eben. Ist dann ganz am Schluss. Das ist so okay. Der typische Geruch nach Knochenleim. Dann hat es aber der Imker schon 2 Jahre oder 3 Jahre drinnen übersehen. Ja. Aber sie sagt ihm praktisch, der Hund geht vorbei, riecht und geht und schlägt an, wann irgendwas ist. Und das wäre dann interessant, wann, in welchem Stadium er das kann. Naja, immer wenn die Hunde auch an der Atemluft des Menschen riechen, wie, keine Ahnung, was gibt es, Lungenkrebs sowieso, aber auch so Zuckerkrankheit oder so, Diabetes, glaube ich, ist an der Atemluft riechbar. Ja, na gut. Ich glaube, das wird sicher viel mehr möglich sein, als wir uns überhaupt vorstellen können, ja, was möglich ist. Ja. Das heißt, das beschäftigt dich dann und deinen Kollegen als Sachverständiger und dann Sperrkreis und die WIS-Nummer, die jetzt in Österreich auch die Verbindung zur Statistik Austria herstellt, sagt ja einerseits, wo gibt es Bienenvölker und wie viele gibt es, wenn die Imkerinnen und Imker das auch zum Stichtag richtig eingeben. Braucht ein bisschen die Anfangszeit, aber das ist schon eine gute Sache, oder? Dass man endlich mal weiß, wo was ist. Also mir ist es in Niederösterreich einmal passiert, dass ich in einer Ortschaft kontrolliert habe und habe dann weiter gefragt, gibt es noch irgendwo einen Imker? Und da hat es geheißen, nein, gibt keinen Imker mehr. Und zufälligerweise eine Woche später kommt ein Imker zu mir ins Geschäft einkaufen und ich habe das Teil, das er da verlangt hat, halt nicht lagernd gehabt, habe ich gesagt, ja, ich schicke ihm das zu und der sagt mir eine Adresse genau in der Ortschaft. Und das ist halt so, wo die Imker einem gar nicht mehr teilweise weiterhelfen und man muss das wirklich ganz mühsam heraussuchen, wo stehen eventuell noch Bienenvölker, das erleichtert uns das Wiss jetzt wesentlich. Problem ist nach wie vor, es gibt natürlich nach wie vor Imker, die sich nicht melden beim FIST und wir haben auch bei der letzten Kontrolle festgestellt, dass einige Bienenstände waren, wo wir nicht gewusst haben, wem der gehört, wo nichts angeschrieben war und so. Das wird in Zukunft wird das Probleme bereiten, dem Imker, bei dem das heute der Fall ist. Und sind jetzt, hast du dann Überblick, die meisten Imker auch in Vereinen erfasst oder gibt es freie, wilde Imker, von denen keiner weiß? Ja, wild würde ich es nicht bezeichnen, freie Imker, ja, so in der Zeit. Also es sind auch da sehr nette dabei, obwohl es immer wieder geschickt wäre, wenn man bei einem Verein dabei ist. Also diese Kommunikation ist halt wahnsinnig wichtig, vor allem wenn man in einer Gegend gemeinsam arbeitet und so. Ich würde sagen, dass wirklich der Großteil schon in Vereinen organisiert ist. Es gibt ist natürlich einige so, ja. Du hast auch einen Newsletter für die Wiener Imker monatlich, gell? Viel Arbeit? Ja, schon. Ich meine, man fasst dann im Grunde genommen das zusammen, was im letzten Monat alles passiert ist, nimmt dann halt aktuelle Sachen dazu. Ja, manchmal kommen in einem Monat halt zwei oder drei Newsletter raus, wenn hintereinander ein paar wichtige Sachen passieren, wo man halt der Meinung ist, dass man das sofort an die Imker weitergeben soll. Ich finde es eine sehr geschickte Sache, weil da gibt es keine Umwege und die Leute sind sofort informiert. Wo würde ich denn abonnieren? Auf der Seite des Wiener Landesverbandes, das ist ganz einfach, unter imker-wien.at gibt es irgendwo eine Rubrik. Newsletter. Datenschutzvereinbarung, alles erledigt. Alles erledigt, ja. Ja gut, das werden wir uns in Ruhe anschauen. Auch die Kurse, die es in der Imkerschule gibt, weil das war eins der wesentlichen Dinge, die du sofort neu organisiert hast, das Kursangebot. Es ist eine, generell die Imkerschule ist eine biozertifizierte Imkerschule. Also ja, ein, das ganze Gelände ist biozertifiziert. Also das geht in der Stadt dann doch. Ich habe immer geglaubt, das geht in der Stadt. Okay. Zeitlang hat es da schon Probleme gegeben, weil aber es ist möglich in der Stadt, ja. Das heißt, auch das Ausbildungsprogramm ist dann so abgestimmt, dass man dann beides machen kann, Bio-Imkerei und konventionell Imkerei, oder ist es dann auch schon die Bio-Imkerei? Na, das ist es grundsätzlich ja immer. Also wir haben ja auch früher haben wir immer darauf hingewiesen, je nachhaltiger begonnen wird, dass man zum Beispiel rückstandsfreie Mittelwände verwendet, etc. Da hat man ja dann in weiterer Folge alle Wege offen. Also wir wollen natürlich eine gewisse Nachhaltigkeit an die zukünftigen Imker und auch die Imker weitergeben. Und das kann nur funktionieren, wenn man das selber lebt. Also ich kann jetzt nicht zum Beispiel sagen, ihr sollt alle Bio-Imker werden und dann nehme ich konventionelle Mittelwände und tue mit einem konventionellen Futtermittel ein und tue bei den Königinnen die Flügel stutzen und so. Und das geht halt einfach nicht zusammen. Entweder man lebt es und kann es dann glaubwürdig vermitteln oder man lässt es bleiben. Aber der Weg, wie du sagst, ist von Bio in Richtung konventionell gangbar, aber umgekehrt sehr viel schwieriger, weil wenn ich nicht rückstandsfreie Mittelwände habe, dann habe ich eine Umstellungszeit und ich muss da sehr viel verändern dann. Die Imkerkurse sind voll ausgebucht. Die sind voll ausgebucht. Kannst du das in Zahlen nennen? Ja. Ich meine, wir sitzen hier in einem Raum, ungefähr 4, 8, 12, 24 30 Plätze. Eben ein sehr offener Raum und eine halbe Biene, ein Modell einer Biene, wo man alle Organe sieht, es sind Plakate an der Wand. Wie viele Leute kommen da? Wie oft? Also wir haben jetzt zum Beispiel den zweiten Facharbeiterkurs seit vergangenem Jahr. Und es waren beide ausgebucht, also es haben sich 30 angemeldet, im Endeffekt haben voriges Jahr 28 die Prüfung absolviert. Heuer sind wir im Moment 29, weil einer von Haus aus nicht gekommen ist. Mhm. Bei den Anfängerkursen sind wir auch so mit 27, 28 Leuten jeweils bestückt. Ursprünglich haben wir vorgehabt, zwei Kurse im Frühjahr, zwei Kurse im Herbst. Jetzt haben wir im Frühjahr schon drei Kurse gemacht. Im Herbst sind wir gerade dabei, einen dritten Kurs zu organisieren. Also es ist wunderschön, wenn man das so sieht, also dass man halt wirklich die Leute so ansprechen kann. Und wann findet der Facharbeiterkurs statt? Untertags oder jeden Tag? Oder? Nein, primär haben wir am Abend Unterricht, ja. Wir haben am Dienstag und am Donnerstag zum Beispiel sind die Facharbeiter da, Montag, Mittwoch sind die Anfängerkurse da. Auch am Abend? Auch am Abend, ja. Wir haben dann am Freitag haben wir für die Facharbeiter die praktische Ausbildung, das fängt dann so um 15 Uhr an. Samstag ist die praktische Ausbildung für die Grundkurse. Mhm. Also wir unterrichten tagsüber kaum. Mhm. Und das unterscheidet uns auch ein bisschen von anderen Imkerschulen und wir kommen uns da natürlich auch dadurch nicht irgendwo in die Quere. Bei Enwart zum Beispiel in der Imkerschule, da wird untertags unterrichtet und es gibt halt sehr viele Leute, die sagen, ich möchte mir da jetzt nicht unbedingt einen Urlaub nehmen, ich mache das lieber am Abend. Mhm. Und da besteht halt bei uns die Gelegenheit dazu. In Misselbach war es an Wochenenden, was auch wieder ganz gut passt hat, für uns zum Beispiel. Ja, für euch, für den Vortragenden natürlich nicht. Ja, ja. Von Jänner bis in August kein freies Wochenende ist natürlich schwierig. Ja. Ich kriege einen anderen Newsletter, und zwar aus Neuseeland, und zwar von der Einwanderungsbehörde. Die möchte schon seit immer, dass ich bei Ihnen in Neuseeland einwandere. Ich habe mir irgendwann einmal eingetragen, weil es mich interessiert hat. Und die machen das so konstruktiv, dass sie sagen, na, hätten sie nicht vielleicht schon daran gedacht oder wir würden ihnen da helfen, eine Wohnung zu kriegen. Schauen Sie doch einmal auf die Liste der gesuchten Berufe, vielleicht ist da etwas für Sie dabei. Und da kann man bis 55 einwandern in Neuseeland. Wahnsinn, sage ich mal, in Österreich reicht mit allem. Blödsinn. Und der springende Punkt ist, es ist einer der gesuchten Berufe, wo man sofort alle Wege, alle Türen offen begrüßt wird, ist Imker. Und Imker mit Abschluss. Das heißt, eigentlich eine Imker-Facharbeiterausbildung wäre der Einstieg, falls jemand Imker ist und in Neuseeland arbeiten möchte. Ich glaube, 6 Monate muss man dann in diesem Bereich arbeiten. Dann kann man und ab nach Neuseeland. Möchte ich jetzt nicht, aber ich finde es interessant, dass ich mit einer Facharbeiterausbildung, das fehlt mir noch, also ich bin jetzt seit 5 Jahren Hobby-Imker, aber ich denke, da gibt es ja in Österreich ja andere praktische Gründe, also wenn ich jetzt zum Beispiel einen Erwerbsbetrieb mache, dann brauche ich für gewisse Förderungen brauche ich einfach eine Berufsausbildung dazu, und das ist die Imker-Facharbeiter Ausbildung ist eben die Berufsausbildung. Die Förderungsgrundlage, dass sie einfach dann wirklich eine Entdeckelungsstraße und so weiter. Investitionsförderungen. Es gibt zum Beispiel über die Landwirtschaftskammer gibt es mögliche Förderungen etc. etc. Also da gibt es einiges, wo die Facharbeiterausbildung. Ja, muss man nicht mehr auswandern und hat seinen Vorteil schon. Ja, bleibt voll da. Sehr so schön bei uns. Ja, schon, weil sonst sinkt ja auch der Durchschnitt praktisch. Also ich meine, wer schwärmt denn? Wie ist es denn bei den Bienen? Die sind ja nicht, das sind die Bienen, die bauen wollen, nicht? Oder die starken Bienen. Ja, was natürlich man schon dazu sagen muss, also es gibt natürlich auch Leute, die machen jetzt einen Kurs und glauben, jetzt muss ich mit den Bienen anfangen und die stellen sich halt einen Bienenstock in den Garten und ich möchte eigentlich eh nichts machen, ich möchte nur, dass meine Marillen bestäubt werden und alles andere interessiert mich nicht, ich brauche keinen Honig und so, dann würde ich wirklich abraten davon. Also das ist nicht was, so wie ein Blumensteckerl, das man sich irgendwo hinstellt, hin und wieder wird es gegossen und die Sache ist erledigt. Bienen sind Nutztiere und Nutztiere brauchen eine Betreuung und die brauchen eine fundierte Betreuung und da muss man. Und brauchen eine Verantwortung, die man übernimmt, man eben auch für die Umgebung eine Verantwortung hat. Richtig, ja. Aber ich meine, dieses Bedürfnis wird ja auch immer wieder formuliert. Es könnte gemacht werden, wenn man einen Imker kennt, der sich um diesen Bienenstock kümmert. Dagegen wäre dann eigentlich nichts einzuwenden, oder? Ja, na freilich, man kann sich einen Bienenstock herholen, dass halt die Bäume oder irgendwelche Kulturpflanzen bestäubt werden. Was mir ein riesengroßes Dorn im Auge ist, ein riesengroßer Dorn im Auge ist, das ist die Bienenvermietung. Ja, warum? Monate einen Bienenstock mieten kann, der wird dann irgendwo aufgestellt. Balkonbienen heißt es. Balkonbienen, ja, das ist furchtbar. Ich meine, man muss ein bisschen an die Nachbarn auch denken. Ja. Da wohnen dicht an dicht. Wenn ein Bienenvolk 2 Monate nicht betreut wird, das fängt zum Schwärmen an, das hat keinen Platz mehr drinnen. Ich meine, wir Imker haben das nicht notwendig, weil wenn dann irgendetwas ist, dann ist es ja nicht der, der das dort hält, sondern wir Imker sind dann wieder die Bösen und die da irgendetwas machen, was nicht in Ordnung ist. Ich versuche gerade herauszufinden, ob das eben auch anders geht, und in Montreal gibt es alveole.bus, das ist genau so eine Geschichte, host a hive with alveole, nur die, also zu Hause oder in einer Schule oder im Business, also Geschäft. Nur ich habe den schweren Verdacht, die kümmern sich dann auch darum. Die werden betreut. Ja, die werden betreut. Ja. Dann ging es aber eben nichts einzuwenden. Wir vom Landesverband in Wien, wir haben auch zum Beispiel in der HLW 19 haben wir 2 Bienenvölker stehen, die von mir betreut werden, wo halt dann wirklich die Schüler hinkommen können, wo die den Honig dann selbst vermarkten können und alles drum und dran. Das ist ja wieder was anderes. Ja. Wir haben ja gesetzliche Grundlagen. Wir müssen uns zum Beispiel im Wies melden. Ja. Wir müssen eine Wanderkarte lösen. Wir Imker haben so viele gesetzliche Grundlagen einzuhalten, die da mit einer Bienenvermietung komplett umgangen werden. Mhm. Das ist alles wirklich eine illegale Sache. War das auch so aufgesetzt, dass das umgangen wird? Aber ich meine, es könnte ja auch nachhaltig gewesen sein, dass man sagt, die hätten sie ja eh um die Balkonbienen gekümmert. Haben sie nicht. Das ist der springende Punkt. Das sind verplombte Bienenvölker, die 2 Monate dort stehen, verplombt, die dann irgendwann einmal wieder abgeholt werden und das war's. Das heißt nicht einmal abgeholt, sondern derjenige, der es dort hingestellt hat, muss wieder wohin bringen. Wissen wir eigentlich, was daraus geworden ist? Ist das jetzt ausgelaufen? Das ist nicht ausgelaufen. Jetzt hat sich das Lagerhaus, das Raiffeisen Lagerhaus hat sich da drauf gesetzt und einzelne Lagerhäuser, die liefern bis zu 50, 60 solche Bienenvölker aus. Also ohne dass irgendwer, ich meine, wir Imker müssen uns im Fies melden, dass wenn eben so ein Faulbrutfall auftritt, dass man sofort weiß, wo das Ganze passiert ist, wo das Ganze ist. Mhm. Wir wissen nicht, wo irgendwo Balkonbienen stehen. Mhm. Und das ist auch nicht für sich die Frechheit dabei. Aber vielleicht machen die das ja ordentlich, Nein, sicher nicht. Sonst wüssten wir davon. Als Landesverbandspräsident, sage ich. Nur als Landesverband grundsätzlich. Grundsätzlich. Also das wäre natürlich jetzt interessant, jemanden von dort zu sprechen, und wenn man das jetzt journalistisch sehen würde, würde man das sogar machen müssen, aber ein Podcast ist jetzt kein journalistisches Produkt, sondern in diesem Fall ein Gespräch, daher werden wir das jetzt nicht machen, aber eins der kommenden Themen wäre durchaus, mit jemandem vom Lagerhaus zu sprechen oder mit jemandem von diesen Balkonbienen. Mir ist es nur bisher noch nicht gelungen. Ich hätte schon mal probiert, aber irgendwie hat das nicht ganz gut funktioniert. Wer weiß. Ich schaue mir, der Manuel Hempel aus Norwegen, aus Bergen, wird möglicherweise in Montreal bei Alveole ein Praktikum machen. Ich bin auch heuer in Montreal und vielleicht schaue ich bei denen auch vorbei, dann können wir nachher wieder reden, weil ich glaube, das sind ziemlich wie viele Burschen und Mädels, die das da in Montreal betreuen mit so einem Entrepreneur-Geist. Also das dürfte ziemlich passen. Ja, und ich nehme meine Kinder mit, vielleicht gibt es da für die auch ein bisschen Arbeit, Honig abfüllen, abverpacken und ausliefern, wer weiß. Und sonst schauen wir, dass wir in Montreal irgendwelchen Leuten im Garten helfen für ihr Mittagessen. Also irgendwie muss man den Sommer überstehen. Ja, sehr schön, gut. Also, Imkerschule, Donaupark. Die Website ist auf Top, das heißt, da kann man sie informieren. Und kriegt man mit, was sie macht. Dann kommen wir doch zur Bienenfachtagung. 1. Juli, das ist ein Sonntag. Im Raiffeisenforum. Ist auch lagerhausnahe eigentlich, oder umgekehrt? Nein, es gehört eher der Bank. Das gehört eher der Bank. Raiffeisenbank. Für die, die es in Österreich nicht auskennen, Raiffeisen, gibt es eine Bank. Ja, klar, das ist die Raiffeisenkasse. Und das Lagerhaus ist auch Raiffeisen. Auch Raiffeisen, ja. Sind 2 Sachen. Ja. In dem Fall glaube ich es ja, aber. Wer weiß. Von 10 bis 17 Uhr, das ist ein Tag. Genau, an einem Tag. Wir haben uns da überlegt, Es gibt in Österreich zum Beispiel die Wanderlehrertagung. Da ist immer wieder, jedes Jahr, meistens im Herbst, ist in einem Bundesland eine Veranstaltung, wo die ganzen österreichischen Wanderlehrer dazu eingeladen werden. Da gibt's teils hochkarätige Vorträge, wo die Wanderlehrer dann das in die Vereine hinaustragen sollen. Wir waren der Meinung, dass eigentlich jeder Imker irgendwo die Möglichkeit bekommen soll, mit solchen Fachleuten einmal direkt sprechen zu können. Mhm. Und da ist die Idee eben geboren worden, dass wir eine Bienenfachtagung machen. Und wir haben heuer den Schwerpunkt eben Varroa. Mhm. Und wenn das gut angenommen wird, werden wir nächstes Jahr wieder sowas machen, mit ein bisschen einem anderen Schwerpunkt. Was könnte das sein? Naja, vielleicht die Faulbrut, ne? Dass wir alle Bescheid wissen über die Faulbrut, wie der ganze Hygiene. Werdegang ist, Hygiene am Bienenstand etc. etc. Also da gibt es sicher viel zu sagen. Mhm. Aber diese Varroa-Thematik, die ist ja so wirklich auch im Zentrum der Bienenhaltung, aber vor allem auch im Zentrum von vielen Ansätzen her. Also wenn ihr eben den Bücherskorpion mit Torben Schiffer besprecht, dann geht's um das Stockklima. Und das Stockklima ist dann wiederum diese Magazinbeute, das steht dann in Verbindung, ob es nicht auch anders ginge mit einer Schilfrohrbeute oder was auch immer. Oder anders, wie man mit dem Schwarmtrieb umgeht, ob es eine Behandlung eigentlich, also Schwarmtrieb umgehen, also diese wesensgemäße Bienenimkerei dann in ihrer Vollendung, dann in der Demeter-Imkerei oder eben die Wabenbauerneuerung, die dann wieder in die Richtung geht, dass man eigentlich gar keine Behandlung, also die behandlungsfreie Bienenhaltung, und diese Varroa-Thematik ist praktisch im Zentrum von all diesen verschiedenen Ansätzen, und überall wird es wahrscheinlich dann Konflikte geben, wann gibt es da eigentlich Konflikte? Also es geht dann schon einmal schnell auch gegeneinander mit seinen Vorstellungen. Selbstverständlich. Es ist, also so wie es jetzt im Moment ist, es gibt wirklich sehr viele Strömungen. Die einen behaupten, dass man ohne Behandlung auskommen muss, und die anderen behaupten halt, dass man wirklich besonders behandeln soll. Ich glaube, dass man mal begreifen muss, dass Varroa-Behandlung nicht eine Sache ist, wo ich jetzt sage, okay, jetzt wird abgeschleudert, jetzt tun wir füttern, jetzt wird behandelt, dann ist die Sache erledigt, sondern das ist eine Philosophie, die über ein ganzes Jahr gehen muss. Das heißt also, die Varroa-Milbe kann ich schon mit meiner Betriebsweise ein bisschen hintanhalten. Das heißt also, dass ich zum Beispiel, wenn ich viel über Kunstschwärme vermehre, wenn ich zum Beispiel Bienen im Naturbau und Naturwabenbau arbeiten lasse, etc. etc. Also das heißt, ich muss wirklich vom Beginn der Bienensaison bis über den Winter hinaus, und ich muss wirklich das als Ganzjahresstrategie einmal erfassen, dann ist eigentlich schon relativ viel geschehen. Dass es natürlich nicht so gehen wird, dass man jetzt alle 29.000 österreichischen Imker dazu verdonnern kann, ob jetzt wird nicht mehr behandelt, weil dann hat sich die Varroa-Milbe und die Biene innerhalb von 7 bis 8 Jahren aneinander gewöhnt. Es bleiben dann sowieso nur die Völker über, die mit der Varroa-Milbe fertig werden. Und dann würde es funktionieren. Dann würden, so wie es in Südafrika zum Beispiel ist, würden ca. 70-75% der Bienen ohne Behandlung über den Winter kommen. Nur, das wird wirtschaftlich nicht möglich sein. In der nächsten Zeit zumindest gar nicht. Diese 7-8 Jahre zu überbrücken. Genau, richtig, ja. Weil es vorher noch ganz anders ausschaut. Weil es vorher natürlich ganz anders ausschaut. Das ist also es gibt natürlich die Strömungen, wo man sagt, so, und jetzt wird nicht mehr behandelt. Was passiert? Circa 90% der Bienenvölker würden sterben. Dann züchte ich aus diesen 10% weiter. Die haben ja schon eine Strategie dagegen entwickelt. Ja, dann wird das nächste Jahr, werden es vielleicht 15% sein, die überleben. Aber das muss ich einmal durchstehen über mehrere Jahre. Und dann habe ich unter Umständen noch das Problem, mit Nachbarimkern zu kämpfen, die halt dann gar nichts dagegen tun, wo sie dann halt Bienenvölker auflösen und woanders wieder einbetteln und das bei meinen Bienen machen. Und dann habe ich wieder die Varroa zurück. Und dann habe ich wieder das Problem. Umgekehrt, ja. Nachbarn, die dem Ganzen nicht trauen und behandeln und dann diese Bienen wiederum dann. Ja, ja, na klar, weil wenn ich dann eine Standbegattung mache, dann sind die Drohnen wieder von dort drüben dabei und so weiter. Es ist ein schwieriges Problem. Nicht gehen würde ich nicht sagen, weil es gibt einige Beispiele, wo es funktioniert hat. Wenn ich nur an Österlund zum Beispiel denke, in Schweden, der hat das wirklich seit, ich weiß nicht wie vielen Jahren, praktiziert er das und es funktioniert. Nur das muss ich halt einmal, den Anfang muss ich halt einmal durchstehen, ja, und ich muss auch vor allem diese Anfeindungen von meinen ganzen Nachbarn muss ich mal durchstehen, weil ja ich dann ja am Anfang die Varroa-Schleuder bin, nicht? Und so. Also das sind schon Konflikte, die da vorprogrammiert sind. Und ich denke mir, dass wir mit dieser Fachtagung schon einige Ansätze bieten können. Zum Beispiel der italienische Weg. In Italien ist zum Beispiel die Ameisensäure nicht erlaubt. Das heißt also, da muss ich mit Königin sperren, schauen, dass ich Brutfreiheit zusammenbringe und so weiter. Also, dass man das wirklich vielleicht von einer, chemischen Mittelbehandlung, würde ich jetzt einmal sagen, wie Ameisensäure, Oxalsäure und so weiter und so fort, dass man da vielleicht wegkommt. Ich habe ja im letzten Jahr in der Duplex-Wabentasche das gemacht und genau wie es der Wolfgang Wimmer beschreibt, am 21. Juni Sonnenwende wird eine Mittelwand und eine Wabe, glaube ich, mit Brut und offener Brut und die Königin eingesperrt, in die Mitte reingegeben. Nach 14 Tagen wird die verdeckelte Brut dann rausgenommen und vernichtet, eingeschmolzen. Und dann eine leere, eine ausgebaute Wand rein, die dann wieder bebrütet wird. Und dann das Ganze noch einmal dann rausgenommen und die verdeckelte Brut aber einschmelzen. Keine gute Idee, gute Idee. Geht es nicht ein bisschen einfacher? Wenn ich zum Beispiel mit dem letzten Schleudervorgang meine Bienenvölker überhaupt auf Mittelwände setze, dann brauche ich den ganzen Primborium nicht machen. Dann brauche ich nicht 17 Mal ins Bienenvolk reinschauen und gut, muss ich das machen und dann muss ich das rausnehmen und dann muss ich da schauen und dann muss ich da schauen. Da setze ich gleich und ich habe mehrere Fliegen mit einer Klappe erledigt. Das heißt, ich muss ja sowieso beim letzten Mal schleudern, schaue ich sowieso einmal das Bienenvolk komplett durch. Und dann teile ich es auf, wird geschleudert, wird nicht geschleudert. Was nicht geschleudert wird, geht in Dampfhochschmelzer. Und alles andere, was an Bienen überbleibt, wird auf Mittelwände gesetzt, inklusive Königin. Und das Ganze geht von vorne los. Ich habe sofort eine Bauerneuerung und fange mit ganz, ganz jungen, frischen Waben an. Also da habe ich viele Sachen mit weniger Aufwand auf einmal erledigt. Aber Mittelwände und keine Anfangsstreifen? Ich habe festgestellt, dass Anfangsstreifen in dem Fall nicht wirklich funktioniert. Mhm. Bei einer Jumbo-Wabe zum Beispiel würde ich eine Flachzagenmittelwand reingeben und den Rest können sie sich dann fertig ausbauen. Also die Flachzagenmittelwand reicht jetzt einmal, so eine dass überhaupt einmal, genau, dass sie jetzt einmal ordentlich eintragen können, dass sie ordentlich bauen können, dass die Königin einmal Eier legen kann. Und dann den Rest, den sollen sie sich dann fertig ausbauen und das funktioniert. Und dann im Dezember die Restentmilbung mit Bienenwohl oder eher Oxalsäure praktisch. Also irgendein Mittel, wo Oxalsäure drin ist. Das würde ich übrigens gleich machen, wenn ich es auf Mittelwände gesetzt habe, dass ich dann warte circa 5 Tage, bis dann halt wirklich die Bienen schon ordentlich am Bauen sind, dass ich dann nochmal mit der Oxalsäure drüber gehe. Mhm. Und die ansitzenden Milben, die noch vorhanden sind, dass ich die einmal runterräume. Oxalsäure in irgendeiner Form? In irgendeiner Form. Und ich brauche mir da wirklich keine Sorgen machen, weil die Bienen, die ich dann im Dezember behandle, noch einmal mit der Oxalsäure, sind ja die Winterbienen. Das sind andere, die leben da schon lange nicht mehr, die im Juli behandle. Königinnen tauschen wäre dann auch ein guter Zeitpunkt. Königinnen tauschen ist immer ein guter Zeitpunkt, nachdem die Drohnen weg sind. Also das kriegen ja auch die Bienen im Herbst dann. Im Herbst auf jeden Fall, ja. Das kriegen auch die Bienen mit, dass halt eine Begattung halt sehr schwer der Fall ist. Und nehmen dann jede Königin, nehmen dann eher die Königin an. Das ist dann, wann ist das? August, September? Also ich tausche meine Königinnen im September meistens. Wie oft tauschst du deine Königinnen? Jedes zweite Jahr. Also die Hälfte meiner Königinnen wird jedes Jahr, also jedes Jahr tausche ich die Hälfte meiner Königinnen aus. Das heißt, ich habe maximal 2-jährige Königinnen. Das hilft mir bei der Schwarmverhinderung, junge Königinnen, ausreichend Königinnenpheromon, werden wahrscheinlich aus dem Grund nicht so schnell in Schwarmtrieb kommen. Zweite Komponente, ausreichend Platz geben. Also gerade in der Aufwärtsentwicklung gibt es nach wie vor Imker, die sagen, wenn das Bienenvolk unten durchhängt, dann gehört aufgesetzt. Jetzt sehe ich das Bienenvolk tagsüber unten durchhängen. Was spürt sie da in der Nacht ab? Wo hat die Königin dann einen Platz zum Eierlegen? Das heißt, der Schwarmgedanken ist beim Volk schon da. Ich muss ein bisschen früher, muss ich denken. Und bevor das Bienenvolk unten noch durchhängt, dass ich oben aufsetze, dass die Bienen wirklich Platz haben. Jetzt haben wir Völker, wo wirklich ganze Jumbo-Rähmchen mit Brut verdeckelt ist, unglaublich, wie das ausschaut, großartig. Und zwei Völker, wo die Brut in so zwei Handteller großen Flächen ist und da ist wenig los. Was würdest du mit solchen Völkern machen? Die Königin austauschen? Königin austauschen, das wäre mal das Erste. Auch jetzt? Oder durchaus auch jetzt. Also jetzt ist natürlich schon spät, das muss man schon früher bemerkt haben. Ja, ich habe es bemerkt schon früher, ich habe aber nicht gewusst, was ich machen soll. Genau. Ich bin zum Beispiel kein Freund davon, wo es immer so heißt, ein schwaches Volk auf ein starkes Volk aufsetzen. Genau. Wenn ich ein schwaches Volk auf ein starkes Volk aufsetze, muss ich mir überlegen, wozu. Das starke Volk braucht das schwache Volk nicht. Sowieso nicht. Wenn ich das schwache Volk aufsetze, ist das schwache Volk weg. Das heißt also, ich habe eigentlich nichts erreicht. Und zwei schwache Völker ergeben auch kein starkes Volk? Meistens nicht, weil das hat ja einen Grund, warum ein Volk schwach ist. Ist es krank, sind die Königinnen nichts wert und so weiter. Also das, ich bin da nicht wirklich ein Fan davon. Ich kann bei einem schwachen Volk rechtzeitig schon eine Königin tauschen. Wenn es stark wird, okay. Ja. Ist mir natürlich schon bewusst, dass ich vor Ende Mai wahrscheinlich keine Begatte der Königin kriegen werde. Ja. Ist logisch, aber ab dem Zeitpunkt sollte ich dann schon so weit sein, dass ich handle. Aber jetzt ist es, jetzt haben wir Anfang Juni, das Volk ist schwach, Honigräume aufsetzen ist nicht denkbar, weil es nichts los ist eigentlich. Auflösen eigentlich. Ja, durchaus, ja. Und da habe ich nur eine Schlüsselstelle, weil ich dich gerade da habe, wird da die Königin von mir getötet? Oder schüttel die alles in 50 Meter Entfernung auf den Boden und sag, okay, die, wie auch immer. Was, erstes oder zweiteres? Also, ich kann mich jetzt in beiden Fällen unbeliebt machen. Also, wenn man sagt, die Königin entfernen mit der Zwei-Finger-Methode, gibt es wahrscheinlich viele, die sagen, ja, das ist auch ein Lebewesen und wenn ich die Königin dann halt verrecken lasse, wenn sie in der Wiesen sitzt, ist es auch, also, es muss ja jeder für sich selbst wissen, okay, wie das tut. Aber wenn in der ersten Methode praktisch, wo ich die Königin. Muss ich ja die Königin suchen. Muss ich suchen. Das würde ich mir nicht antun. Und dann würde ich aber das Volk noch praktisch auslaufen lassen. Das fliegt sie dann weg, oder? Nein. Dann fangen sie an, drohnenbrütig zu werden. Nix. Also wenn, dann würde ich sofort handeln. Wenn ich sehe, es wird nichts, Volk 20 Meter vom Bienenstand entfernt, abkehren, fertig. Und fertig. Und Volk praktisch die Beute verschließen oder weggeben, was auch immer. Genau, vor allem nicht wieder auf dem alten Stand hin stellen, weil sonst sind die Bienen alle wieder drin. Eine Frage, Albert, wenn ich noch stellen kann, wie verhindere ich, dass mein Stand zu groß wird? Ich habe 9 Völker, ich habe nur eine Reservebeute und wenn ich jetzt irgendwie viele Sachen, die bauen alle oder Schwarmgefahr und Schröpfen und Ableger bilden, ich kann nicht mehr Freunde haben wahrscheinlich, denen ich dann Ableger gebe. Vernetzt sein. Alleine werde ich das nicht schaukeln können, weil was möchte ich machen? Also ich glaube nicht, dass man große Probleme hat, im Frühjahr Völker loszuwerden. So. Also es gibt immer wieder Imker, die mit den Bienenvölkern nicht über den Winter kommen und die sind sehr froh, wenn sie im Frühjahr dann Völker bekommen. Also und einer alleine, was würde einer alleine machen? Weil die Frage ist auch immer schon wieder auch einmal gestellt worden. Einer alleine kann sowieso nicht gescheit arbeiten. Ein Imker ist nie alleine, soll nie alleine sein. Also vernetzt zu sein ist immer gut. Ich meine, am günstigsten natürlich über einen Verein. Wenn ich im Verein sitze, dort habe ich 80 bis 100, manchmal sogar 200 weitere Kollegen, mit denen ich mir verschiedene Dinge ausmachen kann, ist immer gut. Und das soll ich natürlich dann auch untersuchen lassen, bevor ich so Erfolg weitergebe? Das ist grundsätzlich immer gut. Also ich denke mir, dass man einen Gesundheitsstatus immer wieder erheben sollte. Der Mensch selber geht auch einmal im Jahr oder sollte zumindest. Gesunduntersuchung, ich gehe hin. Gehen. Ich auch. Sehr brav. und ja, das sollte man seinen Bienenvölkern auch zugute. Und wie macht man das? Also eine Futtergranzprobe zum Beispiel. Und die bringt man dann dem Verein oder kann man direkt zur AGES schicken, zu dieser der Einrichtung, die Untersuchungen macht? Weil das muss ich auch bezahlen. Wird oft im Verein wird das zusammengesammelt und dann wird auch gefördert übrigens. Ja. Und über den Verein laufen die Förderungen. Ja. Genau. Ja, sehr gut. Gut, ich muss ja immer meine Fragen unterbringen, die da so im Laufe der Wochen, Monate auftauchen. Genau. Naja, Bieneninstitut Kirchhain ist auch dabei. Ja, ich weiß nicht, das Programm schaut man sich am besten an, aber vor allem, man meldet sich an. Die Tagung kostet 69 Euro, das ist ein Preis, den man sich leisten kann. Frühbucher bis 8. Juni 59 Euro. Und über die Website legt man das in den Warenkorb und dann ist man schon dabei. Genau, so einfach ist es. Ja. Zu den 69 Euro gehört vielleicht nur dazu zu sagen, es ist die komplette Verpflegung für den ganzen Tag dabei. Also es ist ein warmes Buffet zum Mittag, das Kaffee, kalte Getränke, alles Mögliche ist da dabei. Also ich glaube, dass sich das wirklich auszahlt. Wie ist denn das mit dem Bücherskorpion von Torben Schiffer um 10.45 Uhr? Ist das für uns wirklich was wir machen könnten? Ich habe mir gedacht, ich habe das in Berlin den Torben Schiffer gehört und wir haben mir gedacht, das wird ein Schwachsinn werden. Ja. Also das mit dem Bücherskorpion. Er hat uns gezeigt, dass der Bücherskorpion in der Petrischale die Varroa-Milben aussaugt. Also er fängt sie, hält sie fest mit den Scheren und saugt sie dann aus. Ja, okay. Der Vortrag vom Torben Schiffer ist einfach ein Wahnsinn und regt einfach zum Nachdenken an. Es geht um Stockklima. Primär geht es um Stockklima. Wir haben im Bienenstock drinnen, haben wir außer unseren Bienen nichts anderes drinnen, ja. Das gibt's in der Natur üblicherweise nicht. Mhm. Die Fauna ist eigentlich für größere. Mhm. Und wenn das Stockklima passen würde, wären in einem Bienenvolk auch viel andere Kleinstlebewesen und so drinnen, die natürlich auch in einer gewissen Weise in einer Symbiose leben mit den Bienen, vielleicht auf verschiedenen anderen Orten sogar weiterhelfen, weiß ich nicht, kann ich nicht sagen, weil wir wissen verschiedene Dinge einfach nicht, weil die Imkerei eben einen gewissen Weg geht. Genauso wie wir zum Beispiel nicht wissen, wie ein Naturvolk, wie viele Drohnen das hat, ja, weil in den Büchern steht drinnen 12 bis 1500 Drohnen. In Wirklichkeit sind es zwischen 8 und 9000 Drohnen, manchmal sogar noch mehr und so weiter. Also das sind so Dinge, die man einfach nicht sagen kann. Und der Vortrag vom Torben Schiffer ist einfach wirklich so richtig zum Nachdenken. Was ist das für ein Typ? Ist das ein Wissenschaftler, der fasziniert ist davon? Nein, er arbeitet mit dem Jürgen Dautz, arbeitet er genau, zusammen. Genau, den Bienenforscher, genau, den es auch in Forschergeist Nummer 46 gibt, auf www.forschergeist.de. In voller Länge zu hören, sehr interessant. Ja. Und ich glaube, da sind wahnsinnig gute Ansätze dabei, wo man wirklich dann zu Hause kommt und sagt, ja, ich glaube, ich muss ein bisschen was verändern. Mhm. Ja. Ich meine, Stockklima, bei mir fressen gerade die Ameisen die Isolierung auf. Auch nicht so. So super. Aber Stockklima, also ich habe eine Beute, die steht an der Mauer und wenn ich die oben aufmache, die kommt mir immer so relativ feucht vor. Na ja, genau, darüber redet er ja. Also er sagt zum Beispiel, dass die Luftfeuchtigkeit zu hoch ist. Mhm. Er zeigt es immer vor, zum Beispiel an einem Ast, wo er ein bisschen Seifenschaum drauf gibt und auf der anderen Seite durchbläst, weil dort sind ja Röhren drinnen in dem Holz, ne, dem Stirnholz. Mhm. Und dort geht eben eine Luft durch, da geht eine Feuchtigkeit durch, alles Mögliche. Nicht? Aber wenn ich jetzt die Holzplatte nehme, dort geht die Feuchtigkeit nicht so durch. Und das sind halt so Ansätze. Mhm. Es gibt Möglichkeiten, einen Deckel zu verändern. Mhm. Was zum Beispiel, hat er festgestellt, nicht gut ist, das ist, wenn unten ein Gitterboden ist und die Bienen stehen in der Wiese drinnen, natürlich nicht direkt in der Wiese, sondern eben aufgepockt auf einer Palette, wo auch immer. Da kommt von unten wahnsinnig viel Feuchtigkeit. Er hat zum Beispiel festgestellt, dass die Grundfläche eher gering sein soll, dass halt so Trogbeuten und so TBHs und so Bienenkiste, dass das für die Bienen ganz schlecht ist, für das Raumklima zum Beispiel. Ne? Also das hat er alles in Untersuchungen, gemeinsam mit Jürgen Dautz hat er das alles herausgefunden, aber ich würde sagen, ich rede jetzt nicht zu viel drüber, anhören den Vortrag von Torben Schiffer. Du, wie schaut's denn mit den Frauen aus? Ich habe ein bisschen ein Problem, dass ich in den letzten Folgen meiner Bienengespräche eigentlich vorwiegend mit Männern gesprochen habe. Und eigentlich kann ich das schwer argumentieren, eigentlich in Zeiten wie diesen. Es gibt auch genug Frauen, oder? Na, absolut. Und ich muss ja sagen, ich bin total froh. Also ich glaube, wir haben in Wien haben wir einen Frauenanteil, glaube ich, von 20, 25, knapp 30%. Das ist gar nicht so, es sind gar nicht so wenig Frauen. In den Imkerinnen. Und in den Kursen wahrscheinlich Hälfte oder in so. In den sogar. Kursen sind es Anfänger. Teilweise mehr sogar, ja. Mhm. Ich habe im Vorstand in Wien, wir sind 7 im Vorstand und wir haben 3 Frauen dabei. Also ihr seid gut. Auch gut, glaube ich, ganz, ganz gut unterwegs. Und merkt man da einen Unterschied in der Arbeitsweise, wenn viele Frauen dabei sind? Ich glaube, man merkt einen Unterschied im Verein. Also echt? Frauen sind an vielen Themen, die Männer gern besprechen, nicht interessiert. Also man kommt auf die Imker-Themen dann also viel schneller wieder zurück. Frauen, sind an vielen Themen, die Männer besprechen, nicht interessiert. Genau. Das heißt, sie reden dann nicht mit und sitzen dann mit einem... Nein, es interessiert eine Frau zum Beispiel nicht, was da jetzt unterm Rock der Kellnerin passiert und solche Sachen. Nicht? Ach so, solche und so Dinge. Ach oder so. Was das letzte Fußballmatch gewesen ist, was beim Jagern wieder geschossen worden ist und so. Ja, und so, da gibt's halt... Aha, diesen Teil des sozialen Vereinslebens lassen die einfach einmal ein bisschen zur Seite? Da wird schon auch natürlich neben Imkerei gesprochen und das ist halt oftmals die Wortwahl nicht so derb, wenn Frauen dabei sind. Ach so. Ja. Das weiß man ja von der Polizei auch, dass das besser verläuft, sowas von Frauen dabei. Nicht immer, aber meistens. Nicht immer, genau. Ja. Na, und interessant, die Bodycam, die jetzt eingeführt wird, auch bei österreichischen Zugbegleitern, und das ist, da gibt es eine Podcast-Episode von einem Berliner Bezirkspolizisten, der begleitet wird über 3-4 Stunden und er spricht über seine Arbeit als Kontaktpolizist. Und er sagt, die Bodycam-Geschichte ist schon ganz gut, wenn sie immer eingeschaltet ist, weil man immer wenn irgendwas eskaliert, dann beginnen die Leute zu filmen. Was man aber nie sieht, ist, was alles passiert ist. Und jetzt, also das heißt, hat er aber die Möglichkeit, das zu filmen und ist es auch gekennzeichnet, dann sieht man, was vorher schon alles nicht funktioniert hat, bevor das eskaliert wird. Und beide Seiten können sich das überlegen, ob man das jetzt gerne so hätte, wie es ist. Und wenn jetzt natürlich die österreichischen Schaffner in Zügen diese Bodycam einschalten können, wann sie wollen, und das ist Teil der Geschichte, dann ist genau dieser Effekt eigentlich weg. Nicht? Die sind irgendwie und dann passiert was und dann schaltet das ein und du hast einen randalierenden Kunden, der aber vorher noch nicht randaliert hat. Man wird sehen, wie lang das aus datenschutzrechtlichen Gründen halten wird. Also ja. Es werden sicher bald die ersten draufkommen, dass man da dagegen vorgehen muss und auch wenn ich das widersinnig finde jetzt, aber es wird so passieren, ja. Mit Sicherheit, ja. Ein bisschen irritieren mich auch die Namensschilder der österreichischen Schaffner, Herr Markus steht drauf, also kein Familienname irgendwie, aber naja, wird schon sein, alles hat seinen Grund, nicht? Naja, also als Schaffner hast du sicher eine harte Arbeit. Ja. Ich habe jetzt eine gesehen von Klagenfurt drauf, das war eine Schaffnerin, wo ich alle Vorurteile hatte. Sie war schwer tätowiert, platinblonde Haare und war irgendwie ein bisschen komisch beim Einsteigen. Ich wollte ihr den Vortritt lassen. Sie sagt, nein, sie muss den Zug übernehmen oder übergeben und hat ein bisschen anders Deutsch gesprochen wie Österreicher Deutsch sprechen. Ein bisschen Bundesdeutsch und irgendwie so ein bisschen zackig. Und dann habe ich was erlebt, was ich mein Leben noch nie erlebt habe in einem Zug. Die hat Passagiermanagement betrieben. Der Zug war ziemlich voll. Die hat Leute gesetzt, umgesetzt. Die hat geschaut, dass Familien mit Kindern dort zusammenkommen, dass der mit dem Rollstuhl hier ist. Und mir hat sie gebeten, weiter rüber zu. Also am Schluss ist jeder gesessen und der war das nicht wurscht. Das war Kern ihrer Aufgabe, Passagiermanagement zu betreiben. Unfassbar. Die war großartig, die Frau. Ich glaube, dass man wirklich davon weggehen sollte, Leute rein nach dem Äußeren zu beurteilen. Das habe ich das, dort ich muss das gelernt, sagen, ich ja. Habe das im Geschäft habe ich das gelernt, da kommen manchmal Leute rein, wo man sich denkt, ui, was wird das werden? Im Endeffekt lässt der oder diejenige dann ein paar hundert Euro da, was man dem nie zugetraut hätte. Dass er daher reserviert. Also ob das Tattoos sind, ob das irgendwelche Piercings sind, erst einmal plaudern mit den Leuten und wirklich? Dann wird man es sehen, ja. Würdest du auch plaudern mit denen, die mit dem Motorrad bei uns durch die Gasse fahren am Abend 21.30 Uhr? Also, was sagt man denen? Spür die? Wir haben das Problem in Mistelbach, dass das offensichtlich ein Treff von Jugendlichen ist am Hauptplatz. Mhm. Ich will da jetzt nicht aufrufen dazu, aber da treffen sich wirklich viele junge Automobilvoranfänger, mhm. die dort halt wirklich den Hauptplatz dermaßen unsicher machen, die halt kurz davor sind, dass halt bei einer Schleudertouren mhm. in ein parkendes Auto mhm. reinfahren und so. Und dementsprechend wegfahren. Na, also genau, das ja, ist das ist das Wichtigste. Ja, das ist das Habe ich bei den Schweiz in Sagans auch gesehen, am Bahnhof ja. am Abend? Ja, auch. Solange der Papa noch das Auto reparieren lässt und die Reifen wechseln lässt und alles Mögliche, wenn man das irgendwann einmal dann selber machen muss, mhm. dann wird man schon drauf kommen, wie man mit dem Auto ein bisschen sorgsamer umgeht. Aber bis dahin wird es oft noch dauern. Ja. Und heute ist ein bisschen so ein warm, schwüler Tag und bin mit dem Rad gefahren und es war eine harte Zen-Übung, wirklich ruhig zu bleiben, hupende Autos, schwere Zwischenfälle irgendwie schneiden, überholen, irgendwas. Aber heute ist mir leicht gefallen. Heute haben wir gesagt, okay, es sind Seelen, die an ihr Ziel kommen möchten. Ja, es gibt so Tage, wo man sich denkt, Wann ist der Tag vorbei? Ja. Jetzt, Wien diskutiert ja auch gerade noch an einer Einfahrtmaut, auch für dich dann wahrscheinlich als Mistelbacher, oder? Also ich will mich da an der Diskussion gar nicht beteiligen, nicht. Weil ich finde das so wirklich, also man muss auf solche Ideen einmal kommen, wirklich, ganz ehrlich. Also eher dagegen, du bist da. Ja, nein, warum? Ich meine, das ist ja... Na, sie argumentieren, Oslo hat das schon, London hat das schon ja, und freilich, so weiter. Ja, ja. Und 200.000 Autos, 6 Euro. Ich als Niederösterreicher zahle mit meinen Bundesabgaben ja. natürlich auch in Wien, für den öffentlichen Verkehr dazu und so weiter und so fort. Also da muss man schon die Kirchen im Dorf ja. lassen, wenn man dann mit irgendwelchen guten Ideen kommt. Eine nachvollziehbare Position. Ich als Wiener also sage eben immer, warum fahren so viele Autos durch unsere Gasse? Ich lebe nicht in Grünen, es ist laut, es stinkt. Kann man es nicht irgendwie schauen, dass es weniger wird? Ja, wird man wahrscheinlich schauen können, aber das wird man vielleicht auf eine andere Art und Weise tun müssen. Ja, man muss das vielleicht so machen, dass man, wenn man Parkplätze macht, dass die in ausreichender Stückzahl da sind, dass dann halt der öffentliche Verkehr nicht so extrem verteuert wird, dass die Fahrt vom Mistelbach mit dem Zug zum Beispiel jetzt doppelt so teuer ist, als wie vor 2 Jahren. Mhm. Also da muss irgendwas geschehen. Müsste man auf beidseitig neu verhandeln. Genau, und ja. Man darf das nicht immer nur einseitig sehen. Vom Stockklima zum Stadtklima. Ja, und das ist in Wien ist das ganz besonders wichtig, weil das Stadtklima ja auch für das Stockklima sehr wichtig ist. Ja, ja, ja. ja. Also Wien ist ja ein Kurzpflaster für die Bienen, kann man echt sagen. Und ihr habt hinter der Imkerschule oder links, da wuselt es, da fliegt es ganz wild. Wie viele Völker habt ihr da? Wir haben im Augenblick, haben wir jetzt, glaube ich, 34 Völker 34. da stehen. Ja. Wir haben aber noch einige Völker ausgelagert. Gewaltig wieder geflogen wird derzeit. Ja. Und das ist einfach auch für die Facharbeiterausbildung einfach notwendig, dass die Imker daran arbeiten und die kümmern sich um diese Völker. Die kümmern sich um diese Völker. Ich muss sagen, mir ist es heuer gelungen, dass bis jetzt außer den Facharbeitern bei den Bienenvölkern noch niemand arbeiten hat müssen, außer natürlich bei den Grundkursen, dass man den Anfängern zeigt, wie es im Bienenstock ausschaut und so weiter. Also sonst haben das alles die Facharbeiter, die angehenden Facharbeiter gemacht. Und habt ihr auch einen Schleuderraum? Und so Schleuderraum haben wir alles, ja, alles noch. HACCP-Voraussetzungen, ja, das gibt es alles. Aus welchen Voraussetzungen? HTTP? HACCP, die Hygienebestimmungen. Ach so, ja. HACCP. Genau. Ein Handbuch, wo alles drinsteht im Endeffekt. Ja. Ja, das ist bei uns zu Hause ein bisschen ein Problem, weil dann doch der Hund auch in der Wohnung ist. Und ein Hunde haben möchte man im Honig überhaupt nicht haben. Schaut nicht sehr spannend. Das schaut nicht wirklich gut. Ich bin jetzt draufgekommen, ich schaue alle meine Honiggläser dann nach dem Abfüllen noch mit einer Taschenlampe, mit einer ganz starken durch, ob da irgendwas, und da sieht man viel. Also ich glaube, dass es wichtiger ist, dass man, den Hund wenn man hat. Jetzt so wirklich, wenn man wirklich was arbeitet mit Honig und Abfüllen und solchen Sachen, dass man jetzt wirklich extrem säubert. Ja. Alles wirklich hundertprozentig abwischt und dass der Hund halt dann in der Zwischenzeit dort nicht rein kann. Ja. Das ist halt, das darf er gar nicht sein. Mhm. Genau, aber das sind eben die Schritte eben von der Hobby-Imkerei, wo man für sich und seine Familie Honig macht. Ja, da ist, sagst du und sagt die Ausbildung, muss Hygiene eigentlich sehr bald am Anfang sein. bei neuen Bienenvölkern, die ja. du erzählt hast, dass du hast, ja, ja. haben wir von der Hobbyimkerei schon einen kleinen Schritt weiter. Ist so? Wirklich? Naja, du wirst wahrscheinlich so viel Honig ernten, dass nicht mehr nur die Familie davon partizipiert, sondern du wirst wahrscheinlich und Freunde und so. Und einige Gläser verkaufen, aber nicht viel. Ja, aber das ist, du bist dann schon in der Situation, ja, ja. wo du dann halt schon wirklich Produzent bist und an den Konsumenten etwas weitergibst und mhm. das muss in einer gewissen Qualität ja. erfolgen. Fürs Schulfest, für die Tombola 20 Honiggläser, das muss passen. Ja, es heißt ja in Verkehr setzen und nicht explizit verkaufen. Mhm. In Verkehr setzen ist es, wenn ich es verschenke, genauso und da genau. muss es passen. Da muss es einfach passen. Also Etiketten passen schon einmal. Ja, das ist und der erste Schritt. Ja. Genau. Der Inhalt muss dann natürlich auch ja, passen. Aber wie ist das praktisch? Also das ist schon ein ganz ein großer Aufwand, wenn man praktisch die Küche versiegelt in dieser Zeit der Honigschleuderung und dort das macht. Siegeln? Ich meine, wenn du jetzt einen Schweinsbraten kochst, ja, dann wird das wahrscheinlich auch unter hygienischen Voraussetzungen passieren. Daher ja. ist die Küche natürlich kein Problem. Mhm. Ich muss es natürlich vorher säubern. Ich muss auch meinen Schleuderraum vorher säubern. Ich muss aufwaschen. Ich muss schauen, dass ich die Wände abwische. Mhm. Ich muss schauen, dass Schleuder und alles drumherum sauber ist und so. Das musst du halt du in der Küche machen. Mhm. So einfach ist es im Prinzip. Ist es besser, das mit einem gemeinsamen Schleuderraum zu machen, also wo sie mehr Imkerinnen und Imker einen Teil? Das kann durchaus sinnvoll sein. Also es gibt sicher einige Vereine, wo das so möglich ist. Es gibt einige, die sich zusammenschließen. Das ist ja etwas, was mir in der letzten Zeit überhaupt sehr gut gefällt. Mhm. Also so dieses ich habe meins und das geht die nicht an, was ich habe und so, das wie es halt so früher war in der Imkerei, ja, ja. das ist so irgendwie total durchbrochen, also was da jetzt für Gemeinschaften entstehen und wie viele Imker da zusammenarbeiten und man merkt das ja in einem Facharbeiterkurs. Die Leute sind ein ganzes Jahr benannt, da entstehen Freundschaften. Mhm. Die wollen jetzt zum Beispiel, wollen die einen Facharbeiterstammtisch im Donaupark halt in der Imkerschule einrichten, dass sie sich immer wieder treffen können und so, dass sie halt Probleme bequatschen können und so. Also das sind ja Dinge, die in der letzten Zeit wirklich passieren, was früher manchmal wirklich undenkbar war, wo jeder wirklich so für sich gearbeitet hat und ja. Ich will nicht, dass das wer sieht. Weil ja, ja, klar. Also das ist also das Gemeinsame ist das neue Normale eigentlich. Ja, würde ich schon fast sagen. Ja. Und das, was mir aber wirklich gefällt, dass teilweise die Jungen die Älteren so richtig mitreißen. Mhm. Also dass die wirklich da auch mitspielen. Also dass auch langjährige Imker da auch viel Positives an dem Ganzen abgewinnen können. Es ist auch das lustigere Konzept, also im Sinne von freundlichere Konzept, dieses Miteinander. Und da kann man schon, aber ich meine, das beginnt halt dann doch auch bei der Ausbildung, wie man es lernt. Also wenn das eine offene Ausbildung ist, die eben gewisse Grundlagen hat und ich kenne es von dir, also ich kenne diese Grundlagen eben aus Fehlern lernen und es nutzt nichts, wenn man wen fragt und der sagt dann irgendeinen Blödsinn, wann es nicht war. Ja. Nein, was halt früher sehr oft der Fall war, dass die Leute also wirklich autodidaktisch angefangen haben damit. Ja. Mhm. Und dann hat man halt so Sprüche, wie es halt so Mythen mit reinverpackt, dass man halt dieses machen muss und dass man jenes machen muss, dass man, ich meine, es ist teilweise heute noch in den Köpfen drinnen, dass man alle 8 Tage muss man ins Bienenvolk reinschauen, damit man ja die Schwärme verhindert und so weiter und so fort. Ja, Schwarmverhinderung ist nicht alle 8 Tage Weiselzellen ausbrechen. Schwarmverhinderung ist genauso eine Philosophie, da muss ich junge Königinnen haben, da muss ich Platz geben und so weiter und so fort. Das muss ich begreifen, was in dem Bienenvolk vorgeht. Und genau das sind die Dinge, die ich in einem Kurs lerne. Ja. Die wird mir der Nachbar nicht sagen, weil der ist nicht dabei, wenn ich meine Probleme habe beim Bienenstand und so. Ne? Ich habe also den Eindruck, jetzt nach 4 Jahren Kurs, und wir haben den Anfängerkurs gemacht, dass ich das Gefühl habe, jetzt wäre wieder ein Kurs recht, weil jetzt verstehe ich dann, wovon die Rede ist. Ich habe im ersten Kurstag nur mehr Vokabel aufgeschrieben. Sammelbrutableger und so weiter, vorweggenommener Schwarm. Also jetzt bräuchte ich eigentlich wieder einen Kurs. Gibt es sowas für mich? Was würde ich da für einen Kurs machen? Was hast so einen Auffrischungskurs. Ich habe praktisch so 3 Wochenenden hab ich gehabt. Also wir haben einige, die machen so einen Kurs und jetzt zum Beispiel machen sie noch einmal nach 4 oder 5 Jahren. Das hätte Jahren. Den Eindruck, dass sie den Kurs jetzt eigentlich noch einmal machen. Du kannst würde. Zum Beispiel in Wien den Kurs noch einmal machen, weil es werden sicher andere Aspekte sein, als wenn sie in Niederösterreich machen. Nein, Aber der wäre jetzt andere, notwendig, finde ich. Und was ich ja glaube, was sehr wichtig ist, dass man versucht, seine Kurse nicht nur über eine Person zu machen, sondern dass man auch andere Vortragende hört. Jeder hat irgendwo so seine eigene Philosophie der Bienenhaltung und um das geht schließlich und endlich und dass man halt auch die Vielfalt ein bisschen so kennenlernt. Wobei ich da schon das mit Vorsicht genießen würde, nicht, dass ich sage, von dem nehme ich mal das, von dem nehme ich mal das und von dem nehme ich mal das. Bienenhaltung ist ein Konzept. Ja. Eben. Und dass da halt irgendwo ein roter Faden auch drinnen ist. Weil nicht? Es widerspricht sich ja teilweise eben. Manchmal widerspricht es sich. Oder in diesem Fall von meiner Duplex-Wabentasche, das widerspricht sich nicht, das kann ich einfach anders machen. Also das ist das gleiche Ding. Genau, das Ding, ist okay, aber das ist okay. Da erhalte ich mir die ganzen Bienen, da erhalte ich mir meinen Wabenbau. Ja. Ich kann es aber auf eine andere Sache machen, dann geht es schneller, ich habe einen erneuerten Wabenbau und so weiter. Aber das ist kompatibel irgendwie, das freilich, ist das gestaltbar. Ist, das ist Gefühlssache, der eine macht so, der andere macht so. Ja. Aber der Facharbeiterkurs wäre vielleicht für dich auch nicht uninteressant. Eben, und da konnte ich nach Neuseeland dann, wenn es sein müsste. Dann kannst du nach Neuseeland. Bis 55, hätte ich noch 7 Jahre Zeit. Ich bin da schon drüber. Ich bin da leider schon drüber. Wir fahren nicht miteinander. Aber es hat ja schon gefallen in Neuseeland, glaube ich. Ja, durchaus. Hochinteressant. Ja. Also und auch die Manuka-Honig, also das ist ja nur eine eigene Geschichte. Aber rein von dem, die Südseemyrte ist das, irgendein Gewächs, das nur dort gibt. Ja. Wobei, also das, der Manuka-Honig, der Medi-Honey und so, also da gibt es ja jetzt schon europäische Produkte auch. Der das auch kann. Ja, freilich, ja. Also die, Slowenien hat zum Beispiel, glaube ich, einen Kastanien-Honig eingereicht, der als medizinischer Honig schon zulässig ist. Es gibt in Österreich, glaube ich, irgendeinen Honig, der schon als medizinischer Honig zugelassen ist. Also es ist ja nicht so, dass der Manuka die einzige Pflanze ist, die medizinische, es ist ja der Honig an sich schon, der verschiedene Gesundheitsattribute. Ja, Albert, na dann auf zur Bienenfachtagung, zur Wiener Bienenfachtagung 2018. Wissenschaft trifft Imkerpraxis. Das gefällt mir eigentlich immer ganz gut, wenn die Wissenschaft auch ein bisschen mitredet. Das ist auch bei der Schule schon so, dass einfach auch, ich meine, da gibt es Gehirnforschung, die weiß, wie Lernen funktioniert und wenn das mit der Praxis dann ein bisschen zusammenspielt, dann weiß man, dass es nichts nutzt, wenn man wen anschreit, du verstehst es nicht. Ja. Nein, mir war es halt wichtig, dass ich nicht nur Wissenschaftler einlade, sondern dass ich auch Leute dabei habe, die halt diese praktische Anwendung erklären. Also ich habe zum Beispiel Dr. Ralf Büchler habe ich zum Beispiel eingeladen, der etwas erklärt. Und der Andreas Platzer erklärt dann im Anschluss das italienische System, das ungefähr auf das aufbaut, was Ralf Büchler vorträgt. Ja. Und das, glaube ich, ist so wichtig, dass man dann halt nicht nur die Grundlage dazu hat, sondern auch die Umsetzung mitgeliefert kriegt. Und das ist war mir eigentlich sehr wichtig. Ja. Ich glaube, dass das sehr aufgelockert ist. Ich meine, mit Dr. Robert Brotschneider haben wir natürlich einen ganz fundierten Wissenschaftler aus Österreich. Das ist aus Graz, das Bieneninstitut unter Anführungszeichen, Zoologie-Universität, Karl Greilsheim, Umgebung. Der hat da die Winterverluste erhoben über mehrere Jahre schon. Und er wird uns halt erklären, was man da rauslesen kann und so. Also, dass man halt dann praktisch was damit anfangen kann. Nicht nur, dass man es weiß, wie viele Bienenvölker da halt den Winter nicht überlebt haben, sondern auch, er erhebt ja, was die Ursache war und so. Nicht? Also, ich glaube, dass das schon eine recht interessante Geschichte wird. Mhm. Ja. Sehr gut. Auf das freuen wir uns. Eine Frage habe ich noch. Wenn ich im vorigen Jahr mit der totalen Brutentnahme im Juni gearbeitet habe, es sind alle 9 Völker über den Winter gekommen, heißt das noch nicht, dass das Ergebnis dieser Geschichte war, weil das Jahr dann drauf das Spannende wird, meines Wissens, oder? Es dauert immer 2 Jahre, bis ein Problem mit Varroa sich manifestiert darin, dass man dann tote Völker hat. Man muss vor allem wissen, dass wenn ich jetzt behandle gegen die Varroa, dann erwische ich natürlich einen Großteil der Varroen. Und ich muss aber dabei bedenken, dass ja ein Großteil der Bienen angestochen ist und natürlich Bakterien und Viruserkrankungen auftreten können. Und viele Imker denken zum Beispiel auch nicht dran, dass wenn ich jetzt im Juli zum Beispiel mit Ameisensäure behandle, und ich habe einen wirklich guten Behandlungserfolg und ich komme auf 80%, ja, dann bleiben wir 20% über. Wenn ich jetzt 4000 Varonen drinnen gehabt habe, 20% bleiben wir über, habe ich 800 Varonen nach wie vor drinnen, ja. Und das bedenken viele Leute gar nicht, ja. Es wird dann halt verabsäumt, dass ich Ende September, Anfang Oktober, Mitte Oktober noch mehr Kontrolle mache, weil die Schule lehrt uns, dass jedes, die Exponentialfunktion ein Hund ist. Ja, dass jeden Monat, wo Brut gepflegt wird, sich die Varroa-Zahl verdoppelt. Nicht? Ja. Also wenn jetzt im Juli habe ich 800, dann habe ich 1600, dann habe ich 3200 schon im September drinnen und dann habe ich schon das Problem. Nicht? Und das wird sich dann nicht ausgehen. Nicht? Also das ist nicht der böse Nachbar-Imker, sondern das sind schon hausgemachte Probleme. Ja, ja. Ja. Und das Monitoren ist da einfach eine Schlüsselstelle. Wie geht es meinem Volk, dass ich das immer weiß? Immer wieder, ja, genau. Wie machst du das? Ich schiebe unten eine Varroa-Tasse ein und die lasse ich 3 Tage drinnen. Und da erhebe ich so grob, also ich mache das nicht wissenschaftlich, aber ich möchte zum Beispiel wissen, wie viel Varroa habe ich ungefähr vorher drinnen gehabt, ja. Wie viel vorhin runter, passt das irgendwie zusammen. Und das ist praktisch, hast du das mit dem Raupenleim, dass die Ameisen das nicht wegtragen? Nein. Nichts. Oder Salatöl? Ich muss sagen, ich habe bis jetzt dieses Problem noch nicht wirklich gehabt. Also mit den Ameisen? Ja. Ah, okay. Ja. Wir haben schon Ameisen, aber nicht, so, dass es, nicht so, dass man das kriegt es mit, wie es dem Volk geht. Ja. Die Frau Latt, wer ist die Bienensachverständige in Kärnten? Lautermann. Lautermann. Sie sagt, sie erkennt es, wie es im Volk varroamäßig geht. Ohne extra einen Schieber zu haben. Also sie hat ein Gefühl dafür. Ja. Und ich habe es ja geglaubt. Ja, nein, das glaube ich auch sofort. Interessant. Weil man, das sind viele Dinge, die man, wenn man sich wirklich befasst damit, ja, an dem Bienenvolk schon viel früher merkt. Also man merkt zum Beispiel, dass ein Bienenvolk sie nicht so benimmt wie andere Bienenvölker und so. Also ja. Es ist schon wichtig, dass man diese Unterschiede auch spürt. Ne? Mhm. Ich plädiere zum Beispiel immer wieder, bevor ich jetzt ins Bienenvolk reinschaue, schaue ich doch zuerst einmal aufs Flugloch. Mhm. Vielleicht brauche ich gar nicht reinschauen und so. Mhm. Weißt, das sind so Dinge, wo ich mir denke, ich kann oftmals dem Bienenvolk wirklich die Gewalt Revision ersparen, wenn ich schon am Flugloch sehe, es ist alles in Ordnung, schwärmen werden es nicht, sie haben eine junge Königin, sie haben ausreichend Platz, warum soll ich jetzt reinschauen? Nur, dass ich meine Wissbegierde befriedige. Ich könnte sagen, Lernphase, da ist es gescheiter, öfter reinschauen. Ja, das damit ist ja ein Unterschied. Ja, es geht ja nicht, das ist schon klar und das ist ja der Grund, warum man mit 3 Völkern nach Möglichkeit anfangen soll, weil dass ich die Wissbegierde auf 3 Völker aufteile, dass ich halt jeden dritten Tag irgendwo reinschauen kann, dass ich nicht jeden dritten Tag das gleiche Volk quälen muss. Das ist am Anfang wirklich wichtig, dass ich halt diese Dinge, die am Flugloch sehe, mit drinnen bestätigen lassen und so. Nicht? Also das ist schon notwendig. Aber ich persönlich bin der Meinung, dass die Leute viel zu viel in den Bienenvölkern herumfuhrwerken. Und das ist auch teilweise in uralten Büchern. Ich habe eine relativ große Bibliothek zu Hause mit Imkerbüchern, wo das älteste Buch aus 1762 ist. Und in alten Bienenbüchern steht schon drinnen, was das Wichtigste bei den Bienen ist, sie in Ruhe zu lassen. Mhm. Ja, sie in Ruhe arbeiten zu lassen. Und das gilt auch heute noch genauso. Für mich ist es nach wie vor faszinierend, wie man Insekten so halten kann, dass sie für uns arbeiten. Großartige Geschichte. Ja, das geht aber nur, wenn du die Insekten so hältst, wie sie natürlich auch leben würden. Ja. Also, oder annähernd so, wie sie in der Natur leben würden. Wir haben ein Bienengespräch gehabt über Kakteen mit dem Ulrich Hage. Das war so ein bisschen, wo man sagt, was haben wir eigentlich nicht viel gemeinsam, aber seine Art zu denken und mit Kakteen zu arbeiten ist fast analog wie Menschen, die mit Bienen arbeiten. Aber ich habe ihn dann gefragt, ob das wirklich Kakteen sein müssen oder ob er auch mit Brokkoli arbeiten könnte. Sagt er, überhaupt kein Problem, dann Brokkoli. Also ihn fasziniert praktisch jetzt schon der Kaktus als solches, aber vor allem die Dinge, die sich daraus ergeben, wie man mit Menschen zusammenarbeitet, also die ganzen Prozesse, die ablaufen. Könntest du mit anderen Tieren oder anderen Dingen arbeiten? Kamelen, sage ich jetzt einmal, Stadtbienen? Würde dir da was abgehen? Ich habe zum Beispiel nie im Gedanken gehabt, ein Haustier zu Hause zu haben. Ja, wir haben schon Händeln und Hasen haben wir gehabt und alles Mögliche. Das waren Nutztiere, die haben wir gebraucht. Ah ja. Und zufälligerweise hat uns eine Katze, hat uns junge Katzeln in einen Schupfen gelegt. Ja. Mhm. Und die waren ziemlich gesundheitlich angeschlagen und wir haben die gesund gepflegt und haben es dann immer mehr zusammengebracht, dass wir gesagt haben, so, und jetzt seid ihr gesund und auf Wiederschauen. Ja. Wir haben sie jetzt im Haus drinnen, ja. Und ich muss sagen, wir haben da wirklich eine Liebe zu den Katzen entwickelt. Und früher habe ich zum Beispiel, wenn irgendwer, ja, jetzt ist mein Hund gestorben und so, haben wir gedacht, das wird schon ein Drama sein. Ich könnte mir es jetzt nicht vorstellen, dass ich meine zwei Katzen nicht mehr hätte. Ja. Also man baut da schon was auf, das ist, wenn man es zulässt. Das ist, glaube ich, das Wichtigste. Ja. Ja. Danke, Albert, für das Gespräch. Ja, sehr gerne. Damit kommen wir zum Korrespondentenbericht. Was ist los am Bienenstand draußen? Korrespondentin dieser Ausgabe ist Nadine Schuller aus Wien und sie stellt sich am besten gleich selbst vor. Okay, ja, also auf Facebook und auf Instagram und so weiter findet man mich unter dem Namen Nani Schuller mit C-H-U-L-A. Aber das ist nur so eine Art Künstlername. Mein richtiger Name ist Nadine. Mhm. Und ich habe eben einen eigenen Blog, auf dem ich schreibe über Imkerei, aber auch über meine Reisen. Ja. Ich bin 23 Jahre alt, ich habe Politikwissenschaft studiert und lebe in Wien und habe dort zwei Bienenvölker stehen. Zwei Bienenvölker in Wien stehen. Zwei Bienenvölker, ja genau. Es sind zwei. Die Sache ist die, dass mein Großvater ein Hobbyimker ist, also der hat mit Anfang der Pension damit begonnen. Ich sitze auch gerade neben den Bienen. Na geh. Bei ihm am Land draußen, ja. Es ist immer schön da. Und er hat sich mit Ach und Krach dazu überreden lassen, dass er mir zwei Bienenvölker sozusagen überlässt, weil das ist ja doch irgendwo auch ein großer Stolz von ihm. Ja. Aber ich habe ihn lang genug drum angebettelt. Und jetzt haben wir letztes Wochenende bei einer Nacht- und Nebelaktion also nach der ersten Ernte, sozusagen Honigernte, die Bienen nach Wien gebracht. Und jetzt habe ich sozusagen die Verantwortung für diese zwei Völker und das ist für mich schon was ganz Spezielles, ja. Endlich mal eigene Bienen zu haben. Und jetzt ist dein Großvater stolz über die Bienen und dich, also als Enkelin, weil eben, was gibt es Besseres als stolz auf Bienen zu sein, stolz auf Bienen und eine Enkelin zu sein, die auf ja, die, ich denke, die Bienen betreut. Ja, ich denke schon, dass sozusagen das Interesse da ist in der Familie. Weil das war bis jetzt nicht immer so. Also ich war immer mit den Bienen in Berührung, natürlich alle in der Familie, alle Kinder von Tanten, Onkel und so weiter und ich selber auch. Aber es stand jetzt nie so im Raum, ob jemand anderer sich dafür jetzt wahnsinnig interessiert oder sowas. Und dann habe ich eben das erste Mal, ich glaube, jetzt ist schon 2 Jahre her fast, ja, bin ich im Ausland mit den Bienen wieder in Berührung gekommen und dann hat es eigentlich begonnen, dass ich meinen Großvater immer mehr gefragt habe, du, wie ist das eigentlich, wie funktioniert das? Und er hat mir ein paar Bücher gegeben und so habe ich dann begonnen, da reinzufinden. Und meine Tante, also seine Tochter, die ist jetzt auch schon so ein bisschen dabei. Die hat jetzt noch keine Völker selber übernommen, aber die ist ganz, ganz fleißig dabei, die ganzen Kurse gerade zu machen. Ja. Also ja, es kommt auf einmal ganz viel Interesse auf. Dein Blog ist choicewords.live. Genau, Choice mit C-H-O-I-C-E und Words, so wie Worte. Also die Wahl der Worte. Ja, Choice Words ist so eine englische Phrase für so ausgewählte Worte, bissiger Kommentar in diese Richtung. Ah. Die Website gibt es schon länger und nachdem die Politikwissenschaftler ja doch sich manchmal einen gar frechen Kommentar erlauben, habe ich das damals so genannt. Und der Untertitel ist ein Untertitel dazu gekommen, Travel Roots and Urban Beekeeping und die Menüauswahl ist ganz bemerkenswert, Wiener Bienen, Wanderlust und Stimmungsmache. Und da ist es natürlich auch interessant, wie du das abgrenzt voneinander, die Wanderlust von der Stimmungsmache und den Wiener Bienen. Bei den Wiener Bienen ist es ja klar irgendwie. Genau. Aber es sind so ganz unterschiedliche Rubriken, weil ich bin eben, glaube ich, mit meinen 23 zu jung, um mich auf ein Interesse festzulegen. Und deshalb, ich weiß nicht, ich bin gerade mit meinen zwei Beinen auf 10 Kirchtag auf einmal und interessiere mich einfach für so viele Dinge. Und begonnen hat es eben mit der Politikwissenschaft und dieser Rubrik Stimmungsmache, die ich vorrangig auf Deutsch geschrieben habe. Dann war ich im Ausland unterwegs und habe vor allem über meine Reisen geschrieben. Vorrangig eigentlich, um meine Familie also am Laufenden zu halten und einfach ein paar Fotos, immer wieder sie up-to-date mit Fotos. Und dann kamen die Bienen dazu. Und es ist immer wieder überraschend zu sehen, wie gut diese Rubriken miteinander zusammenhängen. Also oft habe ich was geschrieben und kann mich dann gar nicht so recht entscheiden, in welche Kategorie das jetzt eigentlich reinfällt. Mhm. Ja. Das kann ich mir aber gut vorstellen schon. Ja, ja. Also ich meine, unter Stimmungsmache kann ich mir nur weniger vorstellen. Allerdings finde ich da zum Beispiel einen Eintrag Bedeutungslose Erfahrungen, was finde ich ein sehr hübscher Titel ist. Und du hast ein Praktikum in Bethlehem gemacht. Genau, ja. Also viel und voll auf Reisen. Und ich würde mich schon interessieren, wenn du sagst, du hast auf Reisen oder in der weiten Welt die Bienen kennengelernt. Wo ist denn das genau passiert? Und unter welchen Umständen? In Bethlehem. genau. Es ist alles eine ziemlich verrückte Geschichte. Es war nämlich so, dass ich während meines Politikwissenschaftsstudiums eigentlich nach Mexiko zum Studieren gehen wollte. Und das hat dann last minute nicht funktioniert. Und ich habe das immer so gehandhabt, dass ich während des Studiums gearbeitet habe und mir dann einfach möglichst viel Geld zusammengespart habe, um die Sommermonate zu nutzen und irgendwo im Ausland ein Volunteering-Projekt zu machen. Also ich glaube, ich glaube 2015 war ich in Honduras, um dort zwei Monate lang für eine Umweltschutzorganisation zu arbeiten. Mhm. Und dann eben 2016 hat sich Bethlehem zum ersten Mal ergeben. Und als Politikwissenschaftlerin war es einfach interessant, so komplett unbedarft einfach nach Israel und in die palästinensischen Gebiete zu fahren, sich wirklich beides anzuschauen und meine eigenen Erfahrungen zu machen, weil einfach über dieses Thema Nahostkonflikt so viel gesprochen, so viel geschrieben wird und man fällt sozusagen leicht in eine Theorie, in eine Brille, sagt man, durch die man durchschaut, rein. Und das wollte ich alles nicht. Ich habe mir gedacht, ich fahre einfach hin. Mhm. Und da hat sich dann ergeben, dass es ein Volunteering-Projekt gibt über ein Museum, das ist das Naturhistorische Museum in Bethlehem oder Palestine Museum of Natural History heißt das. Und für dieses Museum habe ich dann einen Monat lang 2016 gearbeitet als Imkerin. Okay. Wie ist das gegangen? Weil warum? Einen botanischen Garten. Da gibt es nicht nur einen Pfau mit dem Namen Romeo und Schildkröten und Kakteen und Mandelbäume. Also du kannst, glaube ich, zu jeder Jahreszeit in jedem Monat hinfahren und du wirst immer irgendeine Arbeit im Garten finden. Man sagt ja auch, im Garten findest du Schönheit und Arbeit für immer und das ist dort so. Und sie hatten eben auch ein paar Bienenvölker. Und ich habe mit Ach und Krach versucht, sie am Leben zu erhalten, weil es war doch sehr, sehr heiß und trocken in dieser Gegend um Bethlehem und in unmittelbarer Nähe. Und darum geht es eigentlich auch in diesem Artikel Bedeutungslose Erfahrungen. Gibt es ein Camp, in dem Palästinenser, die sozusagen von ihren Häusern auf heutzutage israelischem Gebiet vertrieben wurden, hingezogen sind und es gibt immer noch sehr viele Konflikte. Also die Palästinenser sind halt teilweise ein bisschen wütend und frustriert. Und dann fangen die Kinder an, mit Steinen herumzuwerfen auf die Soldaten, was natürlich überhaupt nicht leibend ist. Und die Soldaten reagieren dann manchmal auch ein bisschen aggressiv, was genauso wenig leibend ist. Und ja, die Tränengasattacken oder ja, die sind halt für die Bienen nicht so cool. Und es ging im Großen und Ganzen doch darum, dass man herausfindet, wie die Natur darauf reagiert oder welche Effekte so ein Konflikt von Menschen auf die Natur hat. Und das hat man bei den Bienen ganz deutlich gesehen, dass es diesen Effekt gab und der war einfach nicht sehr schön anzuschauen. Inwiefern? Weil es den Bienen also einfach nicht gut tut, wenn sie Tränengas schnüffeln und sie schwächt das. Und natürlich durch diese Also es gibt auch Theorien, dass diese Mauer, die sich da quer durch dieses Gebiet zieht, auch eine starke Einschränkung darstellt für die Biodiversität. Mhm. Also Pollen und so weiter können sich nicht auf so großem Areal verbreiten und so weiter. Ob das stimmt, das habe ich selbst nicht nachgeforscht, aber zumindest war es eine schwierige Aufgabe, diese Bienen zu betreuen unter diesen konfliktbeladenen Umständen, sagen wir mal so. Und gab es da auch einen Hauptimker? Nein. Also es gibt Wissenschaftler, die sind angestellt, die untersuchen eben zum Beispiel die Fauna von palästinensischen Gebieten und Israel. Mhm. Und Ornithologen und eben ganz viele Volontäre, auch Spezialisten, die vorbeikommen und beitragen. Aber es gab niemanden eigentlich, der jetzt auf die Bienen spezialisiert war in dem Sinne. Und deshalb bestand auch eine meiner Aufgaben darin, Bücher zu übersetzen, die ich mitgebracht habe von meinem Opa, damit sozusagen zukünftige Volunteers auch wissen, was sie ungefähr zu tun haben. Hast du das also vorher schon gewusst, dass du dich um die Bienen kümmern wirst dort? Ja, genau. Lustig. Das habe ich im Vorhinein, habe ich mich informiert. Und ich kannte auch noch andere Politikwissenschaftler aus Wien, die ebenso dorthin gefahren sind, um sich das anzuschauen. Also das möchte ich nur ganz, ganz klar sagen, dass man eben nicht unbedingt zur Politik an sich Stellung beziehen muss oder jetzt die Natur politisieren muss, wenn man in dieses Gebiet fährt, sondern es alleine, wenn man sich für die Fauna und Flora interessiert, dann zahlt es sich aus, einfach dieses Gebiet Israel-Palästina sich anzuschauen. Das war ein naturhistorisches Museum. Egal, ob man jetzt Stellung bezieht oder... Genau, ja. Und da könnte man natürlich dann auch israelische Imker dann auf der anderen Seite auch treffen und oder so weit geht es dann auch nicht. Also so ein bisschen wie das Barenbäum-Orchester mit jungen Menschen, die gemeinsam Musik machen, gemeinsam imkern. Nein. Selbstverständlich. Doch, doch. All das gibt es. Auf jeden Fall. Also ich habe jetzt selbst noch keinen... also noch nicht mit israelischen Imkern zusammengearbeitet, aber ich bin mir zu 100% sicher, dass es da Kooperationen gibt. Mhm. Also man soll ja auch nicht immer auf die ganzen Unterschiede und Probleme hindeuten, sondern es gibt einfach so wunderschöne Freundschaften zwischen Palästinensern und Israelis und tolle Kooperationen. Also nicht jeder ist da bis aufs Blut verfeindet, auf keinen Fall. Mhm. Und um die Bienen... Irrsinnig schöne Geschichten einfach, ja. Ja. Um die Bienen im Museum haben sich dann einfach alle gekümmert, üblicherweise ums Jahr, die halt irgendwie mit Bienen ein bisschen vertraut sind. Also kein Hauptimker, aber die Bienen sind einfach immer dabei und werden gepflegt auch. Oder eben... Genau. Also es gab eben einen Wissenschaftler, der sich so ein bisschen auf Insekten spezialisiert hat und der hat sich schon sehr viel gekümmert, ja. Aber es gab dann auch einen Imker, der zum Beispiel immer vorbeigekommen ist und ja. Honig wird ja auch ein großes Thema sein. Angeschaut. Also Honig ist sicher eine wichtige Geschichte. Also. Ja. Also die Imkerei, die hat dort auch eine wirklich jahrtausende alte Tradition. Ja. Man hat da mit so zylinderartigen Formen gearbeitet. Es gab dieses Migratory Beekeeping, also diese Wanderimkerei, für die ich mich auch sehr interessiere. Also das, man sagt ja auch, sagt man nicht im Nahen Osten und im Mittleren Osten so, wo Milch und Honig fließt, sagt man. Ja, nicht? Ja, absolut. Ist das nicht so eine Bibelphrase? Ja, und so die duftenden Täler des Libanon. Aber das war früher wahrscheinlich so. Also weiß ich nicht, ob das eben bis heute in den Büchern so ist. Und die Varroa, das muss man ja immer fragen, ist ein Thema, auch in Bethlehem? Ja. Und wird behandelt? Und wird ja, mit... Ganz klassisch, glaube ich, hatten wir da diese Holzstäbchen, die man reingibt nach der Honigernte, aber ich weiß jetzt gerade nicht, wie die heißt. Ja. Fällt mir jetzt nicht ein, aber es war auf jeden Fall ein Thema. Mir fehlt jetzt auch der deutsche Begriff, weil dort redet man natürlich Englisch. Ja. Oder was halt geht. Ja, aber das war natürlich, also die Völker, die waren schon recht schwach. Mhm. Schwach. Ja. Schon schwach. Also es gibt grundsätzlich schon eine sehr tolle Imkerei, also eine schöne Kultur der Bienenzucht. Aber die erfolgreichen Imker, die sich auch leisten können sozusagen, die bringen über die Wintermonate zum Beispiel die Bienen auch nach Jericho, also zum Toten Meer runter, weil da gibt es das ganze Jahr über warme Temperaturen und es ist auch ein bisschen ein feuchteres Klima und deshalb kommen die Bienen da besser zurecht als in diesem doch sehr windigen, hügeligen Bethlehem, wo es im Winter sehr stark in der Nacht abkühlt. Ja. Nadine und die Wiener Bienen. Ja. Für die Bienengespräche sind wir ja in diesem Korrespondententeil immer, finde ich, sehr interessiert. Ich sage jetzt wir so groß, nämlich die, die das hören. Und ich bin da eigentlich genauso ein Zuhörer. Einerseits an deinem Hintergrund und andererseits wirklich am ganz Konkreten, was gerade an deinem Bienenstand jetzt los ist. Was ist denn jetzt los? Wir haben Anfang Juni, wir haben 5. Juni, wir sind ein bisschen früher jetzt mit dieser Episode der Bienengespräche. Mhm. Wie geht's gerade? Honigräume drauf. Also ja, das eine Volk, das ist gerade irrsinnig stark und ich bin gerade dabei, von meinen Großeltern eine weitere Zarge abzuholen, also einen zweiten Honigraum aufzusetzen. Ja. Und das zweite Volk, das ist momentan auch noch auf zwei Zargen, das werde ich aber, glaube ich, noch so lassen, weil das ist ein Jungvolk, was mir da mein Großvater überlassen hat. Mhm. Und die sollen einmal das, was da ist, sozusagen gut ausnutzen räumlich und sich mal weiterentwickeln und stärker werden. Mhm. Und ich glaube, sie fühlen sich sehr wohl. Also ich habe... Woran merkst du denn Freitag, das? Habe ich reingeschaut. Ja? Ja, es ist einfach so total agil und es fliegt und brummt überall. Mhm. Wo stehen es denn und Ihnen? Sie stehen auf der Hohen Warte oben. Da gibt es nämlich einen wunderschönen kleinen Garten. Ich habe da eine Kooperation gefunden mit den Wiener Stadtgärten. Also ich habe da den Andreas Hofmeister kontaktiert und der ist zuständig für einige Bezirke der Wiener Stadtgärten und da gibt es so ein Areal, das sind glaube ich die ehemaligen Gärten der Rothschilds oder sowas, also ich weiß es nicht genau, aber ich kann dir nur sagen, es ist echt schön, es ist in der Nähe eines Parks und ich komme dort mit den Öffis hin, also wenn du mich mal im Bienenanzug siehst, in der BIM, in der 37er, das bin ich. In der Straßenbahn, zur Hohen Warte rauf. Die haben, die haben ja auch eine Pollenstation auf der Hohen Warte und zählen da immer die Pollen und messen, was gerade fliegt. Die Hohe Warte ist für Nicht-Wiener die Wetterstation, die offizielle österreichische oder Wiener Wetterstation Hohe Warte. Ich glaube, da gibt es eine, ja. Meteorologie und Phänologie gibt es dort auch, was gerade blüht, zu welcher Zeit im Jahr. Also da bist du mit deinen Bienen ganz nah dran. Wie machst du das? Ich meine, warum suchst du eine Kooperation? War das so macht man das? Wieso? Naja, irgendwie. Ich würde unter Freunden fragen. Also, du machst eine Kooperation mit den Stadtgärten. Genau so. Aha. Es war jetzt nicht aus irgendeiner politischen Entscheidung heraus. Also einfach nö, so, aber dass ich jetzt eben noch nicht so viele Kontakte in Wien habe zu den Imkern. Also ich bin jetzt noch keinem Verein beigetreten. Ja. Ich arbeite immer wieder mit einem Bio-Imker, dem Martin Asche. Das ist ein voll lieber Kerl. Den kennen wir, ja. Auch ganz jung. Und der hat sich letztes Jahr, glaube ich, dazu entschieden, dass er die Imkerei zu seinem Beruf macht. Villa Erbse. Mit dem fahre ich immer wieder mit. Bitte? Villa Erbse. Villa Erbse, genau. Mit seiner Freundin. Richtig, ja. Das ist der Martin. Und der bringt mir auch allerhand bei und er hat mir auch allerhand Namen gegeben von Leuten, wo ich eventuell meine Bienen dazustellen könnte. Genauso war ich im Gespräch mit dem Kopetzki Matthias, der hätte mir einen Standplatz angeboten im 11. Bezirk. Also es sind alle extrem hilfreich und es haben sich unterschiedlichste Möglichkeiten aufgetan. Und über den Andreas, den ich auch persönlich kenne, eben von den Wiener Stadtgärten, war mir das irgendwie momentan am sympathischsten, die auf die Hohe Warte zu stellen, weil es wirklich da oben ein Paradies ist. Und dadurch, dass das ein Areal von den Stadtgärten ist, werden da natürlich auch Blumen zum Beispiel hingestellt und einfach gelagert, bis sie irgendwo eingesetzt werden in der Stadt. Das heißt, die Bienen, die finden einfach irrsinnig leicht und schnell was. Und das ist einfach alles schön bunt und naturbelassen und das hat mich total angesprochen. Und einmal schon geschleudert oder beim Großvater, hast du gesagt, glaube ich, geschleudert? Beim Großvater davor noch, ja. Also jetzt dabei nicht, jetzt muss ich warten, bis dann vielleicht ein bisschen was vom Wald kommt. Aha, das ist bei der hohen Warte. Also Bäume gibt es schon sehr viel. Mhm. Ja, aber da muss ich schauen. Ich habe mir noch nicht genau die Baumbestände angeschaut, was es da so gibt. Mhm. Und die Blüten, ja, das wird sicher noch ein bisschen dauern, bis ich da die nächste Ernte vornehme. Netzwerk Bienen. Also das kannst du, das kommt auch wirklich so spürbar, wenn du das erzählst, dass du da nicht alleine bist mit deinen Bienen, sondern eben mit Menschen in Kontakt bist. Ja. Genau. Also bei den Bienen kommen die Leute zusammen. Schon. Aber da muss man auch schon bereit dafür sein. Also automatisch geht's trotzdem nicht. Ja, na, ich halte mich selber für einen recht kommunikativen Menschen und wenn irgendjemand fragt, was mich interessiert, na, dann plaudere ich natürlich gleich los. Woher kommt denn das? Das Kommunikative? Ja, genau, und das ist ja auch der Grund, warum ich den Blog habe, nicht? Ja. Also ich schreibe einfach gerne, ich befasse mich gerne mit Worten und teile mich einfach gerne mit, was so los ist bei den Bienen oder was ich so für Geschichten da gerade auf Lager habe und es freut mich einfach immer, wenn sich jemand interessiert und mein Zielpublikum ist zwar recht breit gestreut, aber ich merke, dass vor allem junge Wienerinnen und Wiener sich immer mehr interessieren für nicht nur die Bienen, sondern generell ein vielleicht bisschen umweltbewussteres, naturbelasteneres Leben. Das sieht man ja auch daran, dass es dieses Urban Gardening gibt und dieses Urban Beekeeping. Die Wiener, die Jungen, die fahren genauso am Wochenende raus aufs Land und gehen wandern oder gehen im Wienerwald oder sonstiges. Mhm. Und das ist, glaube ich, jetzt aus einer politikwissenschaftlichen Perspektive vielleicht auch so, dass du einfach so unglaublich viele Möglichkeiten hast als junger Mensch in Wien und das Reisen wird immer billiger und immer einfacher, dass man nicht mehr so ganz weiß, wo man eigentlich hingehört und wo sozusagen seine Wurzeln liegen. Und deshalb, glaube ich, beschäftigen sich gerade die jungen Leute immer mehr mit diesen eher einfachen Sachen, nicht? Mit diesen naturbezogenen Sachen. Zumindest sehe ich das bei mir selber. Also ich versuche da einen Riesenspagat zu schlagen zwischen einem, ich weiß nicht, kulturellen Erbe, das mir vielleicht mein Großvater überlässt, also seine Bienen, und meinem eigenen Reisefieber und dem Interesse, die Welt kennenzulernen und das halt unter einen Hut zu bringen, ist irrsinnig schwierig, aber ich halte es für eine wahnsinnig spannende Kombination. Du bist auf der Suche? Ja, du bist eher auf der Suche. Du bist nicht auf der Flucht, wenn du da in die weite Welt hinausgehst. Ich bin auf der Suche, ja. Nein, Flucht, nein. Also ich habe einfach ganz, ganz viele Ideen in meinem Kopf, wie man unterschiedlichste Interessen vereinen kann. Mhm. Wie kann ich reisen und dabei möglichst wenig die Umwelt belasten und möglichst viele Leute kennenlernen. Und das ist einfach das, was mir im Moment sehr gut gefällt. Woher glaubst du, kommt diese Farbe in deinem Leben? Andere Leute machen andere Dinge. Das ist eine gute Frage. Aber wer? Ich weiß es nicht. Waren deine Eltern so schon ein bisschen drauf? Oder eigentlich Großeltern? Nicht. Ich meine. Naja, also den Bezug zur Natur. Also ich bin ja nicht in Wien groß geworden, sondern in Niederösterreich, in einem eher kleineren malerischen Dorf. Und da bleibt ja eigentlich nicht viel über, als dich mit der Natur auseinanderzusetzen, weil recht viel anderes gibt es nicht. Also ich habe immer schon sehr, sehr viel Zeit in der Natur verbracht. Ich kann mich erinnern, ich bin so mit 10 Jahren mit so einem leeren Müllsack durch den Bach gegangen mit die Gummistiefel und habe halt alles gefunden eingesammelt, was mir nicht so vorgekommen ist, als würde es da jetzt rein können. Also Müll allein, und so weiter. Alleine oder gemeinsam mit Freunden oder mit der Schule? Einmal allein, einmal mit Freunden. Mhm. Das kam immer drauf an. Also ich glaube, dieser Naturbezug war schon immer da. Und ja, irgendwann möchte man dann halt raus und so ein bisschen die Welt kennenlernen. Und das habe ich dann immer mit diesem Naturinteresse verbunden. Also gerade eben in Honduras, da habe ich auch in meiner Freizeit einfach mir so ein Netz geschnappt und bin schnorcheln gegangen und habe Plastikflaschen gesammelt. Und plötzlich hast du 5 Leute rund um dich herum, die dir helfen. Also das ist total schön. wenn man halt ein paar Leute mitreißen kann und herzeigen kann, wie viel Spaß das eigentlich macht, sich mit der Natur auseinanderzusetzen. Das liegt mir einfach. Und ja, ich habe halt dann immer gearbeitet und gearbeitet und Geld gespart, damit ich mir das leisten kann, eigentlich arbeiten zu gehen, nur halt im Ausland. Mhm. Das war es mir wert. Ja. Nadine, Frage noch zum Imkerverein. Wenn du dir einen Imkerverein ausdenken würdest, wie würde der aussehen? Also was wäre dein schönster Verein, wo du gerne dabei sein möchtest? Mein schönster Verein? Ich würde sagen, eine gute Mischung zwischen unterschiedlichen Generationen und auch mehr, also genug Mädels einfach, ein schöner Ausgleich zwischen Mädels, Burschen, Älteren, Jüngeren, damit da einfach so ein bisschen die Vielfalt reinkommt, weil ich kenne die Perspektive, also ich kannte bisher die Perspektive auf die Imkerei eher von meinem Großvater und ich habe jetzt einfach durch den Martin auch gemerkt, dass man die Sachen so unterschiedlich angehen kann. Also diese Vielfalt wäre auf jeden Fall ein Punkt und das zweite wäre einfach eine freundliche Kommunikation miteinander. Mhm. Ich bin doch durch meinen Blog auch sehr aktiv in unterschiedlichen Gruppen, zum Beispiel in Facebook und dort, glaube ich, bekomme ich doch ein bisschen was mit, wie miteinander gesprochen wird, wenn zum Beispiel jemand eine Frage stellt. Ja. Und das gefällt mir oft nicht so. Mhm. Weil ich bin selbst eine Anfängerin. Manchmal weiß man einfach nicht weiter und ich denke mir, genau dafür sind diese Foren da und auch Vereine da, dass man einfach sagt, ja bitte, kann mir da jemand vielleicht helfen und mir beantworten, wie ich dieses oder jenes Problem löse. Und da bemerke ich dann manchmal so ein bisschen, ich möchte jetzt nicht sagen überhebliche, aber so belehrende statt unterstützende Worte. Mhm. Warum weißt du das noch nicht? So, warum hast du überhaupt Bienen? Woher hast du die Berechtigung, Bienen zu haben, wenn du noch keine Ahnung hast, wie man Waben entdeckelt? Keine Ahnung. Sag, dich kann man das ja fragen. Mit viel Sympathie, warum glaubst du, sind Leute so? Warum schreiben die dann so? Also, weiß ich nicht. Das kann. Damit habe ich mich jetzt so im Detail nicht auseinandergesetzt, warum man jetzt so frustriert ist darüber, wenn andere das nicht so gut können, aber ich denke mir, die Imkerei ist doch eine Kunst und vielleicht machen sich auch bestimmte Leute Sorgen, dass man vielleicht Bienen übernimmt und fahrlässig damit umgeht und das ist eine berechtigte Sorge. Ja. Vielleicht ist das der Grund, dass man sozusagen oft etwas schärfere Kritik begegnet, aber das ist natürlich nicht alles. Es gibt auch auf Facebook und in anderen Foren irrsinnig hilfreiche Leute. Also es gibt alles Mögliche. Aber du hast eben nach dem idealen Verein gefragt, die sagen Vielfalt und einfach ein respektvoller Ton untereinander. Ja. Naja, und ein Imkerkurs, wie schaut's da aus? Hast du da irgendwas geplant oder? Ich habe einen Theoriekurs schon gemacht. Wo? Und meine wie hieß der Ort nochmal? Das war im tiefsten Niederösterreich, so 1,5 Stunden von mir entfernt. Also einfach so, wie hast du den gefunden? Einfach geschaut, wo gibt es einen Imkerkurs, Theorie? Es war so eine landwirtschaftliche Fachschule und das habe ich im Internet geschaut und da bin ich mit meiner Tante mitgefahren, deshalb habe ich jetzt auch nicht im Kopf wieder erfahren. Ja, wahrscheinlich Wart oder so. Da gibt es ja bei so. Es kann sein, dass es Bad war. Ja, da gibt es ja bei so. Ja, aber Gegenden. Das war dieser erste theoretische Einsteigerkurs. Ja. Das habe ich schon hinter mich und ich habe eben ein paar Bücher, in die ich mich einlese. Natürlich ist der Thomas Seeley ganz vorne dabei in den Demokratien. Ja. Und jetzt lese ich gerade, natürlich weiß ich, es geht es. Was ich erzähle, ist nicht unbedingt Imkerfachwissen und Methode, aber ich lese auch gerade die Geschichte der Bienen von Maya Lunde. Also es gibt so viele schöne Sachen zum Thema Bienen und es ist so verknüpfend und bringt einfach Leute zusammen und ist meiner Meinung nach auch eine irrsinnig kreative Arbeit. Und ja, wirklich, kreative Arbeit? Also für mich ist es total was Kreatives, ja. Ich mache es total gern. Und Warum kreativ? Ja, weil du mit den Bienen gemeinsam jetzt eigentlich Entscheidungen treffen musst, wie man Probleme löst. Und Kreativität ist ja Problemlösung, nicht? Ja. Zumindest sehe ich das so. Und du musst dir halt immer wieder die Frage stellen, okay, werde ich jetzt die Waben verschieben und da jetzt was dazwischen, eine neue Wabe dazwischen reingeben oder schaue ich überhaupt rein? Weil jedes Mal ist es ja so eine, so intruding, so ein Eingriff, nicht? Du störst ja auch ein bisschen die Bienen, wenn du jetzt 100.000 Mal in der Woche reinschaust. Also es muss alles gut überlegt sein und alleine der Prozess entscheiden, wie viel nehme ich? Möchte ich den Honig überhaupt ernten? Möchte ich vielleicht eher einen Pollen oder ziehe ich mir dann Wachskerzen? Da musst du, glaube ich, einfach einen guten Ausgleich finden, weil ich möchte jetzt nicht Raubbau betreiben. Und alleine dieser Denkprozess und sich das aufzuschreiben und durchzuüberlegen und auch durchzurechnen, das ist für mich ein kreativer Prozess. Durchzurechnen. Ja, einfach sich durchzuüberlegen, wie viele Waben sollte ich rausnehmen. Ja, ja. Also verdeckelte Honigwaben, ja. Damit ich genug habe, um über den Winter zu kommen für die Bienen zum Beispiel. Ja, ja. Das meine ich jetzt mit Durchrechnen. Ja, absolut. Ja, und auch die Anzahl an Brutfläche oder wie viele Eier legt die Königin pro Tag, da kann man schon ein bisschen multiplizieren und dividieren. Und wie viele Rähmchen braucht sie dann eigentlich, dass das Volk voll ist und so. Also da wird oft auch überdosiert, also an wie viel Platz man glaubt, dass sie braucht. Und da gibt es dann Leute, die plötzlich rechnen und sagen, hey, eigentlich viel weniger und solche Dinge. Ja, das stimmt, genau. Ja. Also das verstehe ich jetzt unter einem kreativen Prozess. Ja, ja. Naja, jetzt haben wir mal einen Kreis gedreht. vielleicht sehen wir uns ja bei der Wiener Bienenfachtagung, weil da habe ich mit dem Albert Schittenhelm gesprochen von der Imkerschule Wien. Am 1. Juli gibt es von 10 Uhr bis 17 Uhr Programm und im ersten Teil von dieser Ausgabe der Bienengespräche haben wir auch darüber gesprochen, wer aller da sein wird. Und das ist eine ziemliche Liste an Rang und Namen. Also das dürften nicht die schwächsten sein in diesen Feldern, über die sie reden. Ob es jetzt der Bücherskorpion ist oder der Naturbau oder wer vom Bieneninstitut Kirchhain. Also das ist all und alternative Konzepte zur Varroa-Bekämpfung. Also da hat der Albert schon einiges zusammengestellt und ich könnte mir vorstellen, dass es auch wirklich im Kopf ordentlich Wumm macht, was er da was er da zusammen getrommelt hat und in Wien eben nach Ostösterreich gezogen hat. Ja. Ja, na, auf jeden Fall würde mich sehr interessieren. Ich finde solche Veranstaltungen auch irrsinnig wichtig. Ja. Also werde ich schauen, dass ich da hinkomme. Schon was geplant für den Sommer? Ferien? Oder? Naja, ich arbeite nebenbei auch noch Vollzeit, also außer vielleicht ein bisschen Urlaub machen, wird sich nicht viel ausgehen. Wahrscheinlich werde ich eh meinen ganzen Urlaub für einzelne Tage verbrauchen, die ich dann mit meinen Bienen verbringe. Naja, sehr gut. Aber das ist für mich völlig okay. Ja. Ja. Ansonsten einfach so viel wie möglich lernen und das Projekt weiter betreiben und schauen, dass ich meinen Blog gut aufrechterhalten kann und hoffentlich Feedback weiterbekomme. Ich finde es immer schön, wenn wer was schreibt, zum Beispiel eben auf einem Blog, weil ich finde, diese Inhaltshoheit soll man nicht den Blöden überlassen. Jeder Depp schreibt irgendwie lange Geschichten über das, was er glaubt, was ist, und irgendwie finde ich die Guten, die sollen auch was schreiben. Und da erlebe ich in meinem Umfeld immer, dass ich viele Leute treffe, die sagen, ja, aber eigentlich ist das gar nicht ja wirklich interessant und wen soll das interessieren? Ja, trotzdem schreiben. Und dann, dass es einfach da ist. Passt das jetzt so auf, dass du meinen Blog unter die Guten einordnest? Absolut. Aber du bist ja nicht verzagt. Also du bist ja nicht, dass du sagst, na ja, aber sollte ich das jetzt veröffentlichen oder nicht? Ich merke schon in meinem Umfeld immer wieder Leute, die dann einfach sagen, na ja, aber das ist ja selbstverständlich und warum soll ich drüber etwas sagen? Aber viele Sachen sind für andere nicht selbstverständlich und natürlich schreibe ich auch viele Dinge, die, glaube ich, allseits schon bekannt sind. Und ich möchte mich auf keinen Fall zum Beispiel darstellen als ein Profi in der Imkerei, weil ich bin einfach eine Anfängerin. Ich stehe am Anfang dieses Projektes. Aber trotzdem finde ich es total schön, mich mitzuteilen und freue mich natürlich umso mehr, wenn sich dafür jemand interessiert. Aber als Bloggerin hast du natürlich immer diese gewisse einseitige Öffentlichkeit. Das ist so ein, ich möchte nicht sagen, wie drücke ich das am besten aus? Ich habe mal bei Freunden gesagt, das ist so, als hätte man so eine kreative, exhibitionistische Ader, weil ich lasse mich jetzt aus zu einem Thema, vielleicht auch ein bisschen so philosophisch, vielleicht hast du das gelesen über diesen Bienenstich in Brasilien, über den ich geschrieben habe. Ja. Und dann wirfst du das einer Leserschaft hin und dann musst du schauen, ob du zerfleischt wirst oder ob es gut angenommen wird. Kriegst du das mit, und die Annahme? Ja, doch. Es kommt doch immer recht gutes Feedback zurück oder halt sehr hilfreiches, konstruktives Feedback. Das bringt mir natürlich auch am meisten darüber zu lernen. Aber ja, immer wieder hat man dann so Momente, wo man sich denkt, okay, schreibe ich das jetzt wirklich? Weil ich mache mich ja auch durch diesen kreativen Prozess irgendwo angreifbar. Nicht gerade, wenn man schreibt über zum Beispiel Imkerei in Bethlehem oder generell über palästinensische Gebiete. Mhm. Das ist halt eines von vielen Orten, wo ich war und wo ich mich mit der Natur auseinandergesetzt habe. Es wird so gerne ein bisschen rausgepickt und das bietet natürlich auch eine breite Angriffsfläche, weil es sehr sensibel ist, dieses Thema. Aber die Trolle, die richtigen Trolle, die lesen ja nicht lange Texte und die hören auch gar keine Podcasts über 5 Minuten Länge. Das heißt, man hatte schon also die ärgsten Typen nicht dabei. Also finde ich, glaube ich zumindest. Also ich glaube grundsätzlich jemand, der auf Facebook oder Instagram oder auf der Internetseite auf einen Artikel klickt, wo es um, ich weiß jetzt nicht, um Imkerei in Honduras geht oder um einen Bienenstich in Brasilien oder ich weiß nicht, urbane Imkerei, also Stadtimkerei, der hat doch ein gewisses Grundinteresse an dem Thema und das ist schon mal eine schöne Voraussetzung für mich. Und wenn du einen Blog wenn mein Leser das mitbringt. Ja, und wenn ein Blogeintrag ist, zum Beispiel, wie ich zur Imkerei gefunden habe, eine Reise in die Levante und zurück, das ist ja ein Prozess, der beschrieben wird. Und Leute, die an Prozessen interessiert sind, sind ja dann doch gut gesonnen, glaube ich. Also es würde mich stark wundern, wenn da nicht so eine Grundsympathie auch dabei wäre. Was du machst. Das ist auch irrsinnig schön. Mhm. Also im Großen und Ganzen bekomme ich eben sehr großes Feedback und die Leute sind interessiert und es gibt auch wirklich so eine Community, nicht nur an Imkern, sondern auch an anderen Bloggern, die sagen, ja, weißt du was, setzen wir uns zusammen und ich helfe dir dabei. Mhm. Es gibt halt einfach irrsinnig viel zu lernen, das ganz neu für mich ist. Also das Bloggen an sich und das Betreiben einer erfolgreichen Website ist ja allein schon eine Wissenschaft für sich, abgesehen von der Imkerei. Und das ist einfach total cool, wenn man durch die Website, genauso wie du das auch machst mit deinem Bienen-Podcast, die Leute ein bisschen zusammenbringen kann und verknüpfen kann. Weil ich denke, es gibt viele von uns, es gibt viele von diesen Leuten, die sich für die Natur interessieren oder sowas gerne ausprobieren würden und denen vielleicht so ein bisschen der Support oder die Inspiration fehlt. Mhm. Und ich denke, da kann man sehr schön ansetzen. Aber was du auch machst, finde ich, du verbindest. Also du schmeißt jetzt dann einfach was hin und lässt sortieren oder aussuchen in der Wühlkiste, sondern du stellst Verbindungen her. Das heißt, du hast Texte, du hast aber ungewöhnliche Texte, also Brasilien und Bienenstich da gibt's etwas, was nur von dir so kommen kann, und dann kommen aber noch verschiedene Ebenen dazu, nämlich Bilder, die ich fotografiere gerne, ja. Das merkt man, und was noch dazu kommt, ist dann auch ein Bienenlogo, das dann in der linken oberen Ecke der Bilder ist, die mit Bienen zu tun haben. Wie ist es denn dazu gekommen, zu diesem Logo, und warum machst du das? Das war, als diese Idee Wiener Bienen jetzt im Frühling aufgekommen ist, dass ich eine eigene Kategorie dafür schaffe, weil das ist ja die jüngste Kategorie sozusagen in meinem Blog. Ja. Und ich habe mir überlegt, das vielleicht ein bisschen abzuheben und diese drei Kategorien voneinander zu unterscheiden, indem ich zum Beispiel drei verschiedene Farbkategorien oder drei Logos habe, sodass der Leser jetzt ein bisschen einen Überblick bekommt. Mhm. Aber wie du vielleicht gemerkt hast, ich habe zum Beispiel bei meinem letzten Post dieses Logo jetzt gar nicht verwendet, weil ich eben mir gar nicht sicher war, dieser Bienenstich in Brasilien, geht es da jetzt um Bienen oder geht es da um die Reise? Ja. Weißt du? Ja, ja, genau. Also, man glaubt, sortieren zu müssen. Habe ich da schon eine Zeit? Ja, bitte? Man glaubt, sortieren zu müssen und kommt dann drauf, dass man es eigentlich nur nicht sortieren kann oder auch nicht muss vielleicht. Genau, also dieses ewige methodische Herumkategorisieren, ich denke, das kommt halt auch vom Studium irgendwo. Und die Website an sich, die gibt es zwar schon länger, aber ich bin erst seit, ich glaube, 2-2,5 Monaten richtig aktiv, dass ich sage, das ist jetzt mein Projekt und das läuft und das funktioniert auch ganz gut. Und deshalb bin ich da im Webdesign noch am Entscheidungen treffen. Es wird sich vielleicht auch das Logo noch ein bisschen verändern. Ich habe da zum Glück eine sehr gute Freundin, die Caroline Kirner, das ist eine super Grafikerin, und die greift mir da immer unter die Arme, wenn ich sage, du, wollen wir mal das ausprobieren, dass das Logo so ausschaut, oder machen wir ein Wiener Bienen-Logo, und dann setzt man sich hin und sind kreativ. Aber der Prozess ist noch nicht beendet. Das Logo sieht man, das ist ein schönes Logo, und das I ist ein bisschen angeschnitten beim W. Also da hat sich schon wer was gedacht. Vielleicht fällt dir auch der Wortklang auf zwischen Wiener Linien und Wiener Bienen. Ach, Wiener Linien, Wiener Bienen. Verstehe. Ich bin nämlich gerade in der U-Bahn gewesen, als ich die Idee hatte mit Wiener Bienen. Und Wien Energie ist ja auch ein bisschen so ähnlich, dieses Logo. Diese zackige Schrift. Ja. Genau. Ich dachte, die Schrift, die da muss man natürlich sehr aufpassen mit wie heißt das, Urheberrechten und so weiter. Also ich habe schon eine gewisse grafische Distanz geschaffen zwischen meinem Logo und dem. Ja, ja, absolut. Und auch die Biene ist recht zackig geworden. Also die hat auch ein paar Ecken und da findet sich die Bienenwabe in der Biene wieder. Und das ist alles zu sehen. Gefällt dir? Ja, es gefällt mir. Und ich finde das auch wirklich schön. Und da ist alles zu sehen auf choicewords.live. Ich werde es verlinken in den Shownotes. Und ich glaube, Nadine, jetzt lassen wir die Episode fliegen. Ich brauche noch ungefähr 1,5 Stunden, bis ich es zusammengestellt habe. Aber dann geht es heute noch raus und morgen in die Landschaft. Und die Bienengespräche sind ja irgendwie so gedacht, dass man... Und das finde ich eben besonders schön, Menschen wie dich trifft und von ihnen das, was sie sich denken und die Informationen einsammelt, wie die Bienen eben Nektar und Pollen sammeln und dann einfach wieder weitergibt. Und das Weitergeben ist nicht im Glas, sondern digital. Ja, und es geht über alle Grenzen und es ist wunderbar. Und du hast mitgeholfen. Vielen Dank. Ja, ich danke dir vielmals. Das hat total Spaß gemacht. Ja, dann alles Gute und vielleicht hören wir wieder voneinander mit Ergebnissen dann aus dem Honigjahr, vielleicht einmal später im Jahr noch einmal und immer interessiert auch an Erfolgen, aber auch an Misserfolgen und was man daraus lernen kann. Auf jeden Fall, sehr gern. Und das waren die 38. Bienengespräche mit Nadine Schuller und Albert Schittenhelm. Lothar Bodingbauer verabschiedet sich. Eine Ausgabe wird es wahrscheinlich noch geben im Juli und dann geht's in die Sommerpause. Ja, bis bald.